Guten Abend, ich möchte Sie begrüßen zu dieser ersten Buchpräsentation von Der Ursprung des Christentums. Freut mich, dass so viele Leute hergefunden haben, trotz Konkurrenzprogramm, Martini-Ganzl-Essen, Laternenumzug und so. Das Thema ist nicht gerade das aktuellste, führt uns zurück in die Geschichte, rund 2000 Jahre. Und ich bin in den letzten Wochen mehrfach gefragt worden, es einer von den Herausgeber, warum gibt es ja gerade jetzt dieses Buch raus? Gerade wenn man weiß, aus welchem politischen Background ich komme. Wir sind mitten in der tiefsten Krise des Kapitalismus seit 80 Jahren. Eine Staatsschuldenkrise international, die vor allem Europa irgendwie momentan in Fesseln hält. Und Ausdruck oder Gegenreaktion zu dieser Krise, arabische Frühling, der sich mittlerweile in den Herbst und Winter zieht. Massenproteste, Streiks von Athen bis Auckland, von Johannesburg bis London. Warum setzt man sich dann mit dem Thema Christentum auseinander und warum macht man sich die Mühe, um so ein Buch rauszugeben, das einem gerade wenig Arbeit dargestellt hat? Die Antwort aus unserer Sicht ist, das Buch erfüllt mehr oder weniger zwei Aufgaben, oder zwei Aspekte, die es aus unserer Sicht Wert gemacht haben, diese Arbeit irgendwie zu investieren. Das erste, Karl Kautsky hat vor mehr als 100 Jahren mittlerweile da ein Buch veröffentlicht, das eine Erklärung versucht zu liefern für die Entstehung eines Phänomens, das die Geschichte der letzten 2000 Jahre mitgeprägt hat, nachhaltig geprägt hat bis zum heutigen Tag. Die Geschichte der letzten 2000 Jahre kann man ohne das Phänomen Christentum und seine institutionalisierte Form der Kirche nicht verstanden werden. Als Kautsky 1908 dieses Buch veröffentlicht hat, war die Kirche so einer der wichtigsten Stützpfeiler der herrschenden Ordnung, einer der wichtigsten Gegenspieler der damaligen Sozialdemokratie, die sie als eine revolutionäre Bewegung verstanden hat. Neben Polizei und Armee hat sie gegolten so als laut August Bebel die ideologische Gendarmerie, die halt bis in den kleinsten gesellschaftlichen Bereich hinein das Leben der Menschen kontrolliert hat, geprägt hat. Ja, von dieser Allmacht der Kirche, von diesem allumfassenden Einfluss ist mittlerweile nicht mehr sehr viel übrig geblieben. Trotzdem kann man die heutige Gesellschaft nicht verstehen ohne dieses Phänomen. Man kommt selbst als Atheist, als Atheistin an diesem Phänomen nicht vorbei. Und ich glaube, aus unserer Sicht ist dieses Buch eines der besten, die dieses Phänomen tatsächlich irgendwie versucht darzustellen. Kautsky selbst knüpft natürlich an einer Debatte, die zurückgeht bis in die Aufklärung, wo man halt versucht hat, so den historischen Gehalt der Bibel, der Evangelien aufzudecken. Diese kritische Auseinandersetzung mit der Bibel hat eine lange Geschichte, hat es mittlerweile sogar in den offiziellen Lehrplan des Theologiestudiums geschafft. Das, was Kautsky irgendwie massiv unterscheidet von dieser kritischen Bibelexegese der Auslesung der biblischen Texte, ist, dass er eine ganz andere Methode verwendet und vor allem versucht, anhand der materiellen und gesellschaftlichen Bedingungen versucht, das Phänomen des Christentums oder die Entstehung des Christentums zu erklären. Dieser Zugang war vor 100 Jahren oder mehr als 100 Jahren ziemlich bahnbrechend. Es hat zwei Arbeiten gegeben, auf die Kautsky, wo er aufbauen konnte, vor allem Friedrich Engels hat da mehrere Texte geliefert. Aber das ist sicher das allumfassendste Werk, das der Marxismus zu dieser Thematik geliefert hat. Was irgendwie, wenn man das Christentum irgendwie analysiert als Prozess aus der Entwicklung der antiken Gesellschaften heraus, dann liefert dieses Buch halt nicht nur eine Geschichte des Christentums, sondern eine Geschichte des antiken Roms, eine Geschichte des Judentums und diese Kapitel, die für sich genommen, glaube ich, selbst eben so einen ziemlich großen historischen Wert haben. Was irgendwie von etlichen Rezensenten irgendwie zur Zeit des Erscheinens des Buches irgendwie betont worden ist. Ja, der zweite Aspekt, warum wir dieses Buch rausgegeben haben, der ist aus unserer Sicht noch der viel wichtigere und der führt irgendwie zurück in die Gegenwart und zur Frage der Krise. Die Methode, die irgendwie Kautsky verwendet ist, dass er das Christentum erklärt, aus den Widersprüchen von Gesellschaften, die sich in einem Niedergangsprozess gefunden haben, sowohl irgendwie das antike Rom auf der einen Seite wie das Judentum auf der anderen Seite. Und wenn man sich anschaut, Medien wie The Economist, Financial Times lassen immer wieder Wissenschaftler, Kommentatoren zu Wort kommen, die zu diesem Vergleich ziehen zwischen der Krise des heutigen Kapitalismus und diesem Fall und Niedergang und Fall des Römischen Reiches. Und ich glaube, das ist einer der spannendsten Aspekte an diesem Buch, dass es eine Methode zur Verfügung stellt, um Gesellschaften in dieser Niedergangsphase zu analysieren. Und diese Niedergangsphase nicht nur irgendwie als, oder diese Krise nicht nur als ökonomische Krise, als Krise der Produktionsweise versteht, sondern eine Krise, die sich irgendwie manifestiert in allen gesellschaftlichen Bereichen. Damals wie heute, sowohl irgendwie in den politischen Systemen, Parteien, Verbänden, Institutionen, großen Verbänden, die gesamte Gesellschaft irgendwie dominieren, wie die Kirche oder Religionsgemeinschaften, bis hinein in die kleinste Zelle, wie die Familie. Und natürlich eine Krise aller Weltanschauungen und gerade irgendwie in der Zeit vor 2000 Jahren irgendwie die dominanten Weltanschauungen, die alle irgendwie religiös geformt waren. Und wie gesagt, diese wissenschaftliche Methode, die der Kautsky da anwendet, die ist aus meiner Sicht ein zentrales Werkzeug, um die heutige Krise in all seinen Facetten analysieren zu können. Vielleicht noch kurz was zur Person Karl Kautsky, der vor allem einer jüngeren Generation halt kaum noch etwas sagt. Das war vor 100 Jahren etwas ganz anderes. Karl Kautsky hat den Beinamen gehabt, der Papst der internationalen Arbeiterbewegung, was nicht sehr schmeichelhaft war, ist ursprünglich irgendwie von seinen politischen Gegnern sogar gekommen, ist aber dann aufgegriffen worden von seinen politischen Anhängern. Es gibt einen sehr netten Brief, zum Beispiel der italienischen Sozialisten, die so ein Glückwunschschreiben an seine Mutter schicken, so getitelt mit Glückwünsche an die Mutter unseres Papstes. Papst sagt nämlich schon, das ist irgendwie so die letzte Instanz in Bezug auf Theoriefindung. Und Karl Kautsky war sicher irgendwie die Person, die damals revolutionäre Sozialdemokratie Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts wie kein anderer geprägt hat. Seitens der Herausgeber haben wir eine Reihe von politischen Kritikpunkten an der Marx-Rezeption, die Karl Kautsky irgendwie vorlegt. Es gibt einige Ausnahmen, unter anderem halt auch dieses Buch, vor allem seine historischen Studien. Aber es war uns irgendwie wichtig, eine kritische Bilanz zu ziehen über das Leben und Schaffen von Karl Kautsky. Und zusätzlich zu einem Vorwort und einem ziemlich ausführlichen Register haben wir zum ersten Mal da irgendwie so einen Versuch unternommen, halt so das Leben und Werk von Kautsky einer kritischen Bilanz zu unterziehen. Das ist aus unserer Sicht umso wichtiger, weil das nicht nur eine historische Debatte ist, sondern Karl Kautsky der Begründer einer politischen Schule ist, die bis zum heutigen Tag die Linke in der Sozialdemokratie, in der Arbeiterbewegung, vor allem in Österreich und Deutschland, mitgeprägt hat. Und das ist irgendwie so ein aktueller politischer Ansatz in dem Buch. Ja, jetzt eigentlich zurück zum Thema Media Res. Wir haben für den heutigen Abend, der ist jetzt eher so um das klassische Thema des Buches, Ursprung des Christentums, drehen sollen. Ich glaube, eine ziemlich spannende Runde eingeladen, die sehr unterschiedliche Ansätze, glaube ich, in die Diskussion einbringen werden. Und ich möchte sie kurz vorstellen. Ganz außen, Gregor Henkel Donnersmarck, Altabt, nicht wie wir fälschlicherweise anfangs gesagt haben, der jetzige Abt, Altabt des Stifts Heiligenkreuz. Ein Stift, das auf eine jahrhundertalte Tradition zurückgreifen kann, das auch eine Hochschule päpstlichen Rechts beherbergt und auch durchaus ein wirtschaftlicher Faktor darstellt. Das Stift selbst, laut Selbstbeschreibung auf seiner Homepage, steht voll und ganz hinter dem Petrusamt, also hinter dem Papsttum. Und ja, ich glaube, im Zuge der Debatte wird diese Position offensichtlich werden. Rechts von mir ist Franz Sieder, Priester aus Amstetten, vor allem in der Betriebsseelsorge sehr engagiert. Beherrscht sowohl das Vaterunser wie die Internationale. Sehr gern gesehener Gast bei Gewerkschaftsveranstaltungen. Das letzte Mal, wo ich ihn gehört habe, war vor ein paar Wochen im Rahmen des Metallerstreiks in Amstetten, wo er vor der Firma Punktmetall eine sehr kämpferische Rede gehalten hat, sicher kämpferischer als die der anwesenden Gewerkschaftsvertreter. Und dann haben wir noch sehr kurzfristig zugesagt bekommen den Ronald Billig, Altshistoriker mit Schwerpunkt frühes Christentum und engagiert beim Freidenkerbund. Ja, dann wollen wir mal in die Diskussion starten aus dieser Vorstellungsrunde. Also, vielleicht noch kurz zu meiner Person. Ich gehöre zu den Herausgebern des Buches, bin selber getauft worden. Meine Großeltern waren 40 Jahre Mesner. Ich habe somit das Glück gehabt, die Faszination christlichen Lebens irgendwie hautnah mitzuerleben. Habe mich dann vor allem irgendwie durch diese Erfahrung mit der Kirche irgendwie politisiert. Mein erster politischer Artikel war ein Artikel gegen den Religionsunterricht. Was ich aber nicht irgendwie als pubertäre Auflehnung sehe, muss ich ehrlich sagen. Bin seit ungefähr 20 Jahren im Rahmen der Sozialdemokratie politisch aktiv, Mitherausgeber der Zeitung Der Funke. Ja, nun zur Diskussion. Ich habe mir ein paar Fragen überlegt. Man darf das mal vielleicht so zwei Runden am Podium machen. Und dann gibt es sicher irgendwie etliches an Diskussionsbedarf aus dem Publikum. Und zum Abschluss gibt es dann auch die Möglichkeit, am Podium die Fragen zu beantworten oder Aspekte halt irgendwie genauer auszuführen. Eine der Grundthesen von Kautsky ist, dass diese antiken Gesellschaften sich einen Niedergangsprozess befunden haben, wie ich gesagt habe, und die Widersprüche der damaligen Produktionsweise eine Gegenreaktion ausgelöst haben und das Christentum de facto als Bewegung der Unterdrückten, der Ausgestoßenen, die sich gegen den Staat, gegen die Reichen in der Gesellschaft gerichtet hat. Kautsky schreibt selber, dass diese Bewegung geprägt war von unbändigen Klassenhass. Und selbst als die Kirche zur Staatsreligion wurde, sowas wie eine orthodoxe Lehrmeinung sich etabliert hat, konnten diese Wurzeln irgendwie, die sehr tief verankert waren in dieser frühchristlichen Bewegung, nicht zur Gänze irgendwie ausgelöscht werden. Und wer die Bibel liest, wird etliche Stellen finden, die auf diese ursprünglichen Wurzeln des Christentums irgendwie zurückführen. Diese These möchte ich mal zur Diskussion stellen. Was war das Christentum für die Podium oder was ist das Christentum, das frühe Christentum für die Podiumsdiskutanten? Was ist von diesem frühen Christentum aus Ihrer Sicht heute noch übrig? Beginnen würde ich gerne beim Historiker. Der Historiker muss einmal die grundsätzliche Frage stellen, dass man das Christentum unterscheiden muss. Also als Historiker möchte ich mal unterscheiden zwischen dem wirklich frühen Christentum, also wirklich die Urlehre der Urgemeinde, also was Jesus gelehrt und den späteren Entwicklungen. Wir müssen uns, wenn wir auch die Analyse von Kautsky uns vornehmen, uns vor gewissen Vorstellungen lösen, die uns suggeriert werden. Wir neigen dazu, das Christentum idealisiert zu betrachten. Das ist kein Phänomen, das vereinzelt jetzt im Christentum auf. Das wäre zum Beispiel auch, wenn Sie in ein kommunistisches Land gehen, wird die Oktoberrevolution sicherlich total verherrlicht werden. Das ist ein vollkommen normaler Vorgang in der Geschichtsverschreibung oder Geschichtsfälschung, kann man sagen. Das frühe Christentum, das heißt die Urlehre, die Jesus noch vertreten und auch seine Jünger in der Urgemeinde hat, mit dem, was wir unter Christentum verstehen, sehr wenig bis gar nichts zu tun. Es war eine apokalyptische Lehre, die rein auf das Judentum begrenzt war, und auch diese These mit dem Klassenhass möchte ich hinterfragen. Das Christentum hat sich in weiterer Folge vor allem in der Unterschicht etabliert, was aber auch politische Gründe hatte. Wir müssen uns vorstellen, womit die Christen angetreten sind. Die Christen sind angetreten in einer apokalyptischen Theorie. Auch Jesus war Apokalyptiker. Er hat gelehrt, dass diese bestehende Welt bald untergehen wird. Es wird ein Endgericht geben, wo praktisch die Verhältnisse neu gemischt werden und das Reich Gottes wird auf Erden etabliert werden. Das heißt, als gebildeter Römer konnten sie sich gar nicht dazu bekennen. Als Mitglied der Oberschicht sich zum Christentum zu bekennen, wäre unmöglich gewesen. Noch dazu, wenn man sich die Person des Jesus von Nazareth ansieht. Das heißt, Jesus von Nazareth wurde gekreuzigt als Hochverräter. Kreuzigung war die übliche Strafe, eine sehr schändliche und auch sehr schmerzvolle Strafe für Hochverrat, also Aufstand gegen Rom. Also müssen Sie sich vorstellen, Sie wären Senator im antiken Rom und es kommt raus, dass Sie Anhänger des Christentums sind, das sich auf einen antirömischen Revolutionär bezieht. Also es hätte nicht funktioniert. Ich bezweifle nicht, dass es auch Anhänger der Oberschicht gab, und zwar auch relativ früh. Aus dem einfachen Grund, solche Sekten wirken anziehend auch auf Gebildete. Schauen wir uns die heutige Gesellschaft an. Wenn Sie sich da die Sekten anschauen, Sie werden feststellen, sind hochgebildete Leute, hochetablierte Menschen da drinnen, sind hochintelligente Menschen, die auch auf solche apokalyptischen Ideen reinfallen. Ich sage jetzt nur das Jahr 2000, was da alles sich abgespielt hat bei uns mit Endzeit-Fantasien, und die Endzeit-Fantasien gehen ja weiter. Also 2012 ist das nächste Datum, glaube ich, wo wir damit rechnen müssen, dass es vorbei ist. Auch da gibt es intelligente Menschen, die das wirklich glauben, weil es in den Medien auch dementsprechend propagiert wird. Oder auch der Doomsday zum Beispiel. Der Doomsday, den haben wir auch zum Glück überstanden, und wie viele doch relativ intelligente Menschen sind darauf reingefallen. Das heißt, wir müssen auch hier auf der Quellenlage, auf die Quellenlage achten. Es ist vollkommen klar, dass wir vor allem Quellen haben, die von der Unterschicht hier sprechen. Aber ich möchte den ganzen Abend jetzt das Wort haben, und das würde ich vorstellen, dass jetzt die anderen auch zu Wort kommen. Ja, dann würde ich Franz Sieder. Ja. Ich möchte zuerst einmal sagen, dass es über allen Zweifeln erhaben ist, dass dieser Jesus von Nazareth hundertprozentig eine Option für die Armen gehabt hat. Dass er auf Seite der Armen gestanden ist und parteiisch war für die Armen. Und ich glaube, es gibt kaum irgendwelche schärfere Aussagen gegen die Reichen als gerade in den Evangelien, wo Jesus eigentlich den Reichtum und die Gier nach Reichtum als unheimlich anprangert. Und ich möchte auch sagen, dass dieser Jesus von Nazareth ganz sicher auch ein politischer Mensch gewesen ist. Wenn er nicht eine politische Sprengkraft auch gehabt hätte und wenn er nur verkündet hätte den Menschen, sie sollen fromm sein und sie sollen beten, dann hätten sie ihn ganz sicher nicht in einem politischen Prozess zum Tod verurteilt. Und ich möchte auch sagen, dass die Botschaft von Jesus sehr stark dem, was die Option in der Sozialdemokratie ist, auch mit dem sich verbinden lässt. Dass da sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten da sind, und ich arbeite auch schon sehr lange mit in der AKKUS, im Bundesvorstand der AKKUS, der Arbeitsgemeinschaft Christentum und Sozialdemokratie in Österreich, und da gibt es sehr viele in der AKKUS, die sagen aus tiefster gläubiger Überzeugung, weil ich Christ bin, deswegen bin ich Sozialist. Weil ich einfach das Evangelium, die Botschaft Jesu so verstehe, dass ich auf Seite der Schwachen der Gesellschaft stehen muss und mich für Gerechtigkeit einsetzen muss. Und aus dieser Botschaft kommt auch eine sehr, sehr klare Kapitalismuskritik. Ich glaube, dass da der Kautsky hundertprozentig recht hat, dass die ersten Christen, Jesus selbst, eben auf der Seite der damals, des damaligen Proletariats gestanden sind. Die Kirche hat sich sicher im Lauf der Geschichte da etwas verändert. Offiziell sagt sie heute noch, zum Beispiel, das ist im Sozialhirtenbrief der Bischöfe, steht das drinnen, sie haben eine Option für die Armen. Das heißt, sie sind parteiisch für die Armen. In Wirklichkeit, glaube ich, sind sie halbherzig nur parteiisch für die Armen. Das muss man auch ehrlichkeitshalber sagen. Und ich glaube, ich traue mir auch hier zu sagen, ich habe zum Beispiel vor 2 Jahren beim Europäischen Kongress für Pastoral in Polen mit dem Bischof von Klagenfurt Kontakt gehabt, mit dem Alois Schwarz. Und der hat gesagt, es wäre dringend notwendig, dass die Bischöfe, die offizielle Kirche etwas einmal zur ganzen Schuldenproblematik, zur Finanzkrise, zu diesen Ungerechtigkeiten, die jetzt bewusst werden und die ständig auch in den Medien sind, dass sie die Bischöfe äußern auch dazu. Es war jetzt wieder Bischofskonferenz, die ist heute zu Ende gegangen, sie äußern sich nicht dazu. Und er hat mir gebeten, ich soll ihm eine Grundlage liefern für so einen Art Hirtenbrief der Bischöfe, dass sie den rausgeben. Und ich habe ihm das geschrieben und er hat das persönlich sehr bejaht und er hat gesagt, er ist in die Bischofskonferenz gegangen und er hat keine Chance gehabt, dass sie dazu etwas sagen. Ich glaube, das muss man auch sagen. Ich glaube, dass da einfach nur diese Umklammerung der ÖVP irgendwie doch noch sehr stark ist, auch in der offiziellen Kirche in Österreich, dass man diese Option zwar in den Schriften, in den offiziellen Aussagen bekennt, aber das ist oft sehr theoretisch. Und ich möchte vielleicht einleitend noch dazu sagen, dass es gibt ein Buch, das heißt Jesus der Christus, das ist von Walter Kaspar. Der war ein sehr berühmter Theologe in Deutschland und ist jetzt Kurienkardinal gewesen. Er hat jetzt das übergeben an einen Schweizer, Kurienkardinal für die Einheit der Christen. Und der schreibt in diesem Buch Folgendes. Wenn irgendein Mensch, der eigentlich vom Christentum, von den Evangelien gar keine Ahnung hat, und der versucht jetzt die Evangelien einmal durchzulesen und herauszufiltern, um was ist es wirklich diesem Jesus von Nazareth letztlich gegangen? Was ist eigentlich das Zentrum seiner Botschaft, was er wollen hat? Und da sagt er, das ist über alle Zweifel erhaben, dass es ihm darum gegangen ist, um das Reich Gottes auf dieser Welt herzustellen. Und er sagt tatsächlich dazu, was er unter Reich, was Jesus und auch der Paulus verstanden hat unter Reich Gottes. Er sagt, im Hintergrund der Evangelien, nach der Botschaft von Jesus, muss Reich Gottes immer verstanden werden, auf dem Hintergrund der großen Menschheitsfragen nach mehr Gerechtigkeit, nach Freiheit, nach Solidarität, nach einem sinnvollen und menschenwürdigen Leben für alle Menschen dieser Erde. Das ist zweifellos die zentrale Botschaft von Jesus. Und so haben es auch die ersten Christen verstanden. Und Jesus ist es immer gegangen um Befreiung. Befreiung von Sklaverei. Und so möchte ich sagen, dass der Kapitalismus im tiefsten Gegensatz steht zur Botschaft des Evangeliums. Das Ziel des Kapitalismus ist der Egoismus, ist der Profit und ist nicht der Mensch. Und jetzt spüren wir das auf verschiedenen Ebenen, wie hier der Mensch immer mehr unter die Räder kommt. Wie einfach die ihre Casino-Spiele machen, ganz wurscht, wie es dem anderen geht. Auf internationaler Ebene ist ja diese Kluft, dass zwischen Arm und Reich, dass die immer größer wird und der Kapitalismus produziert ja Millionen von Hungernden, von Toten. Das ist auch eine Tatsache. Und ich glaube, dass heute auch in den Gehirnen der Menschen sich einiges abspült und sie spüren, dass da irgendwas faul ist und dass wir da nicht richtig liegen. Und ich glaube, ich möchte dazu einmal sagen, vielleicht, wenn links heißt, sich auf die Seite der Schwachen und der Armen zu stellen. Und wenn links heißt, sich einzusetzen für ein Mehr an Gerechtigkeit, dann kann eine christliche Politik eigentlich nur eine linke Politik sein. Ja. Wie geht es dem Altabt, wenn er im Evangelium liest, wie schwer gelangen die Reichen in das Königreich Gottes? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr eingehe, als ein Reicher in das Königreich Gottes. Das müssen wir weiterlesen. Okay. Die Apostelfrage darf, wer kann dann überhaupt noch? Ich sagte, bei Gott ist nichts unmöglich. Einer der erstaunlichsten transzendentalen Sätze. Also, ich stimme zu, dass es wahrscheinlich eine Erfindung, geht das? Eine Erfindung des Christentums ist, den sozialen Gedanken wirklich in die Welt zu tragen. Und dass daher, sagen wir, auch ein Großteil des Marxismus ja von manchen Leuten als, sagen wir, Herausnahme, ich vermeide das Wort Häresie, aber Häresie ist sozusagen das Herausnehmen eines Bestandteils, dass also das Anliegen von Karl Marx und Karl Kautsky und der sozialistischen Idee sich ohne das Christentum vermutlich auch gar nicht erklären lässt. Allerdings das Buch von Karl Kautsky, um dessen Wegen wir eingeladen worden sind, ich stimme also dem, was du, lieber Mitbruder, gesagt hast, aus unserer Zeit von Missio auch weitgehend zu. Und ich möchte schon sagen, dass es wahrscheinlich kaum eine Organisation auf der Welt gibt, die so viel für die Armen versucht zu tun wie die Kirche. Das ist nicht nur die Caritas in Österreich, das ist die ganze Frage der Entwicklung auf der Welt und alle Bereiche, die dort sind. Aber Karl Kautsky versucht ja in ganz konsequenter marxistisch-leninistischer, na, Lenin noch nicht, aber halt Engels-Tradition, das Christentum zu widerlegen und es abzuschaffen und zu sagen, das ist also de facto eine Erfindung und sie ist nur, und da liegt also natürlich das Problem, wo mich der Historiker noch belehren muss, wie das genau geht. Ich glaube, dass man Geschichtswissenschaft nicht betreiben kann, wenn man eine sehr starke monopolisierende Position hat. Und zu sagen, ich betrachte die Entstehung des Christentums ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Produktionsweisen, die damals herrschten, und der Sklavenwirtschaft. Ich kenne das ja alles. Die DDR hat einmal einen sehr lustigen Geschichtsatlas herausgegeben, wo das also auch in Bildern sehr hübsch dargestellt war, wie die Sklavenherrschaft funktioniert hat. So genau wissen wir das nämlich eigentlich nicht. Aber jedenfalls, wenn ich mir das Vaterunser anschaue, das den meisten von Ihnen, egal ob sie sich noch dazu bekennen oder nicht, vermutlich doch, auch wenn die Zeit und das Sakristei schon lange her ist, irgendwie bekannt ist, dann spürt man, dass natürlich der eigentliche Ansatzpunkt des Christen für die Bewältigung der Probleme dieser Welt aber trotzdem ein jenseitiger ist. Ich glaube, man würde Christus missverstehen, wenn man das nicht sieht. Es ist der Bezugspunkt Gott und eine Beziehung über die Welt hinaus, die auch dazu führt, dass man in seinem Einsatz für das Gute, das ist das Soziale natürlich, aber das sind auch viele andere Bereiche, immer einen Hebel außerhalb der Welt hat. Und damit einer Gefahr begegnet, die viele Bewegungen in der Welt, und ich würde sagen, dass also von Karl Marx bis Karl Kautsky und bis tief ins 20. Jahrhundert hinein das sehr deutlich war, alle, die sich bemühen, vielleicht wirklich gutwillig, das Paradies auf Erden unter allen Umständen herzustellen, erreichen damit meistens eine furchtbare Hölle. Man muss also da vorsichtig sein. Wir Christen stehen nicht unter dem Erfolgszwang, dass es hier und jetzt auf dieser Welt die Vollendung der sozialen Gerechtigkeit geben wird müssen. Wir sind nicht von diesem Erfolgsdruck geprägt, weil wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, da liegt jetzt schon viel Soziales drin, weil wir diesen zusätzlichen außerweltlichen Bezugspunkt haben. Und wenn Sie sagen, Sie wollen jetzt tief in die Geschichte gehen über 2000 Jahre, dann würde ich sagen, Sie sind schon sehr tief in die Geschichte gegangen mit 100 Jahren, die das Buch alt ist. Ich habe das Buch in seinen Anfangsphasen wirklich mit Faszination gelesen, aber es ist 100 Jahre alt und es ist wissenschaftlich heute überholt nach 100 Jahren der Geschichtswissenschaft und eben gerade auch der Gesichtspunkt, der reinen materialistischen Gesichtspunkt in die Geschichte hineinzutragen, ist eine Hypnose, die sich als wissenschaftlich definiert, es aber nicht ist, weil sie von einer sehr starken Voraussetzung ausgeht. Ich möchte auch sagen, wenn Sie sagen, dass also die Kirche vor 100 Jahren derartig omnipotent und alles beherrschend war, es war die Zeit, wo in Frankreich ein heftigster Kirchenkampf war, in Deutschland in der Kulturkampf gerade mit Mühe und Ende vorbei war und die Französische Revolution war ja nun auch nicht gerade irgendetwas rund um die Kirche. Der ganze Ansatzpunkt des 19. Jahrhunderts, auch zum Beispiel bei Ludwig Feuerbach, ist ja, wie kann es denn sein, dass es Menschen gibt, die noch immer glauben, nach all dem, was wir schon mit Freiheit, Brüderlichkeit und so weiter postuliert und bewiesen haben, dass das nicht gibt. Also hier muss man schon sehr für sich bemühen, um die Vernunft, die auch wirklich alle Menschen in den Dialog mit einschließt, wo man auch wirklich versuchen muss, im Dialog dem anderen in die Augen zu schauen und zu sagen, ich möchte versuchen, dich zu verstehen. Ich habe Karl Kautsky nicht gekannt, er ist 5 Jahre vor meiner Geburt gestorben, aber ich spüre in dem Buch, dass er nicht Christen wirklich verstehen will. Er geht von einem sehr starken Standpunkt aus und ich plädiere in all diesen Bereichen für Vernunft. Sie nennen sich Aufstand der Vernunft und ich möchte Ihnen sagen, dass gerade, also wenn jetzt mein Papismus hier sich deutlich deklariert, Sie haben davon gesprochen, dann möchte ich sagen, der Heilige Vater ist eben der Autor von Fides et Ratio, einer ganz tiefen Versuch, die Vernunft für die Religion, aber natürlich auch die Religion für die Vernunft zu retten. Seine missverstandene Rede in Regensburg hatte keinen anderen Bezugspunkt, als zu sagen, retten wir doch für Muslime und für Christen und für alle Religionen den Gedanken der Vernunft, damit wir nicht in einen absurden Irrationalismus hineinfallen. Sie spüren, welche Gefahr natürlich dahinter zu sehen ist. Also, ich beteilige mich mit Leidenschaft am Aufstand, aber mit der Betonung, dass es ein Aufstand der Vernunft zu sein hat. Ja, kurz dazu, es ist also einer der wenigen Fälle, wo ich dem Herrn Alter Apfel nicht zustimmen kann in einigen Punkten seines Statements. Also bitte nehmen Sie das fast als Wunder, wenn ein Freidenker einem Alter Apfel zustimmt. Vor allem, wo ich direkt angesprochen wurde auf die Interpretation des Geschichtsverhältnisses. Das ist bei Kautsky natürlich ein klar dialektisch geprägtes Geschichtsverständnis. Es steht auch hier die Gefahr, nur das Christentum fokussiert herauszunehmen. Das Christentum war eine von vielen Religionen und Sekten, die sich damals gebildet haben. Und es hat durch mehrere Umstände dann eben den Überstieg geschafft, eben um populär zu werden, ja, um als Staatsreligion etabliert zu werden. Wie sehr das auf der Kippe stand, kann man daraus ersehen, dass Kaiser Aurelian im 3. Jahrhundert noch den Sonnenkult als Staatsreligion einführen wollte. Also das Christentum war keineswegs führend, es war nur eines von vielen. Die römische Gesellschaft, es war eine brutale Militärdiktatur, nur multikulturell. Sie waren religiös sehr tolerant. Also um von den Römern aus religiösen Gründen verfolgt zu werden, also da gehört schon einiges dazu, es ist eine Meisterleistung des Christentums, das geschafft zu haben. Und es hatte auch handfeste politische Gründe, die ich auch vorher angesprochen habe. In einem Punkt bin ich eigentlich, ich bin in einigen Punkten natürlich etwas anderer Meinung. Ich stimme Ihnen zu, dass die Kirche sehr viel für die Armen tut, auch für die Witwen und Waisen. Ich sage auch dazu, die Kirche hat immer dafür gesorgt, dass es viele arme Witwen und Waisen gibt in ihrer Politik. Das ist aber demagogisch. Das mag durchaus. Das war demagogisch. Danke. Ich stimme mir zu. Es war demagogisch, aber die Wahrheit. Ja. Noch zum Statement von Franz Sieder, also ich muss mich outen, ich bin grundsätzlich auf seiner Seite, also was das Ethische und das Politische angeht, ich wünsche ihm, dass er auch das weiter tut, auch wenn ich ihm jetzt einige Dinge sage, die ihn hoffentlich nicht demotivieren, das weiter zu tun. Also Jesus war ganz sicher kein Sozialist, also da können wir hundertprozentig sicher sein, man muss auch seine historischen Wurzeln sehen. Jesus war Pharisäer. Das heißt, das ist eine der großen Geschichtsfälschungen des frühen Christentums, der Versuch, einen Gegensatz zwischen Jesus und dem Judentum herbeizuzaubern, mit einer Verschwörungstheorie. Nicht die bösen jüdischen Schriftgelehrten wollten ihn eigentlich umbringen, von Anfang an. Das zieht sich bei den Synoptikern, also Markus, Matthäus und Lukas, durch, von Anfang bis zum Ende. Er war das Opfer einer innerjüdischen Verschwörung, einer Intrige, die Römer sind vollkommen unschuldig daran. Die Wahrheit ist genau das Gegenteil. Jesus ist als Messias aufgetreten, das heißt als König, als zukünftiger König der Juden und das reicht schon. Ja. Sie müssen sich vorstellen, wenn heute zum chinesischen Staatspräsidenten jemand kommt und ja, du, servus, übrigens, ich bin der König der Tibeter, verstehen wir uns eh gut? Es ist genau das Gleiche. Ja. Und in dem Fall war der Messias mit dem Reich Gottes, bedeutet, dass ein Weltreich geschaffen wurde vom Berg Zion aus, unter der Herrschaft Jahwes, was vom König, also vom Messias, vom Gesalbten eben regiert wurde und da war für die Römer kein Platz mehr. Übrigens auch für andere Heiden nicht mehr. Also Jesus das auch war Sadduzäer und nicht Pharisäer. Aber wie bitte? Jesus war Sadduzäer. Nein. War er? Pharisäer. Wir sind wieder mal einer Meinung. Warum sitzen wir eigentlich da? Es gab mehrere religiöse Strömungen. Auch das Judentum war vollkommen zersplittert. Die Pharisäer waren eher in der Bevölkerung verankert. Die Sadduzäer haben vor allem den Tempeldienst versehen, waren also eher in der Oberschicht angesiedelt. Jesus war deswegen Pharisäer aufgrund seiner Lehre. Das heißt aufgrund seiner Ausbildung. Die Pharisäer haben auch Schulen betrieben. Das heißt, es war, wo ging man in die Schule in der Antike? Da muss es eigene Institutionen geben, wo man das gelernt hat. Das haben die Pharisäer gemacht. Da waren sie sehr engagiert. Das sieht man bei Jesus auch an seiner gleichnishaften Sprache. Diese gleichnishafte Sprache war ein Markenzeichen der Pharisäer, um ihre Lehre auch verständlich zu machen in der Bevölkerung. Auch die Heiligung des Alltages war ein klassisch pharisäischer Ansatz. Das heißt, Jesus hat erst... Es gibt eine mögliche Diskussion. Gerne, ich komme gerne darauf zurück. Wenn wir jetzt sagen, Jesus war sozial engagiert und er wollte das Wohl aller Menschen, das ist definitiv unrichtig. Jesus hat nur Juden missioniert. Das heißt, das wird bei uns gerne an den Teppich gekehrt, Jesus war ausgesprochen ethnozentrisch. Für seine Lehre war nur für Juden gedacht. Das sieht man auch, ja, das hätten viele ganz gerne. Ich weiß, die Medien, die uns das verkaufen, auf was von den Kanzeln heruntergewählt, das ist nicht die historische Wahrheit. Jesus hat zum Beispiel 12 Jünger sich gewählt, die sogenannten 12 Apostel. Die Aufgabe dieser Jünger war es, am jüngsten Gericht, also bei der Apokalypse, Gericht zu halten. Und zwar über die 12 Stämme Israels. Für die anderen war gar kein Platz im Reich Gottes. Er hat in der Aussendungsrede bei Matthäus ausdrücklich die Judenmission untersagt. Es gibt auch die Heidenmission, Entschuldigung, natürlich die Judenmission war selbstverständlich. Es gibt eine weitere schöne Passage, wo eine nicht-jüdische Frau zu ihm kommt. Sie wird als Syrophönizierin meistens bezeichnet und um Hilfe bittet und sagt, Herr, hilf mir, mein Sohn ist von einem Dämon befallen, bitte hilf ihm. Und Jesus blockt ab und sagt einen Standardsatz, ich bin nur gekommen, um die verlorenen Schafe Israels zu retten. Und mehr oder weniger sagt, es ist ein Stück Dreck. Er vergleicht das mit einem Brutkrummen, die so vom Tisch gewischt werden. Und erst als die Frau ihre rassische Minderwertigkeit gesteht und wirklich flennt und auch die Jünger schon sagen, na Herr, tu doch was, so nach dem Motto, ja, sagt er, na okay, ausnahmsweise tue ich das. Das heißt, wir haben immer ein sehr idealisiertes Jesusbild und jeder versucht gerne das rein zu interpretieren, was er hätte. Es gibt einen eigenen Sammelband von Karl-Heinz Deschner, wo alle Jesusbilder mal gesammelt sind oder einige der wichtigsten Jesusbilder, die sich da entwickelt haben. Es ist eine Füllfigur. Das heißt, jeder hat gern das, was man gerne drin suchen möchte. Ja, man sucht sich die Stellen aus, die man gerne hätte und die anderen klammert man ganz gerne aus. Sie werden auch von links bis rechts alle Jesusbilder drinnen finden. Ja, sie werden den Befreiungstheologen finden, der wird ein ganz anderes Jesusbild haben als der Opus Dei-Mann zum Beispiel. Oder auch, wenn Sie vor 70 Jahren die Gelehrten gefragt hätten, was haben Sie für ein Jesusbild? Sie hätten von einigen die Antwort bekommen, ja, Jesus war groß, blond und blauäugig und war ein Opfer der jüdischen Weltverschwörung. Ja, ich kurz etwas. Ja, so wie der Franz Sieder, wie der Ronald Billig haben schon auf diese Frage der Person Jesus bezogen. Ich wollte jetzt den Altabt fragen. Die Faszination des Christentums hängt extrem stark zusammen mit der Faszination dieser Person Jesus und seiner Lehre. Und also auch bei der Herausgabe des Buches und beim Verfassen des Vorworts haben wir eine ziemlich heftige Debatte gehabt. Ist es eine historische Person? Ist es nur ein Mythos, eine Mischung aus verschiedensten Persönlichkeiten, die real existiert haben und Überlieferungen, die bis ins Alte Testament zurückreichen? Ja, mir würde Ihre Meinung zu dem Thema interessieren. Ja? Ich würde ganz kurz auf ein paar Dinge, die jetzt in der Diskussion waren, eingehen. Ich sehe einen Widerspruch in dem, was Sie sagen. Sie haben gesagt, einerseits empfindet die römische Staatsherrschaft den Anspruch Jesu, dass er der Messias, der Erwählte für das Volk Gottes sei, als Bedrohung, das Imperium wird übernommen. Andererseits sagen Sie, also die Erwählung des Volkes Israel. Also darin liegt ein Widerspruch, den ich bei Ihnen noch von mir aufklären lassen muss. Das Zweite ist die Frage Pharisäer und Sadduzäer. Die Sadduzäer sind jene Gruppierung, die sich um den Herodes und die kooperationsbereite politische Herrschaftsschicht in dem Heiligen Land gruppieren und eigentlich hellenistische Kooperatoren mit der antiken Weltkultur sind. Und sie vertreten materielle Interessen und politische Interessen. Unser Herr und Meister kommt ohne Zweifel aus der Schule der Pharisäer. Er ist mit ihnen im Gespräch, aber er kritisiert sie auch. Er kritisiert sie auch, weil er in ihnen einen Formalismus entdeckt, einen Versuch, sich gegen den Gott, den er als den Gott der Liebe verkündet, versuchen sich die Pharisäer in formalistischer, kleinlicher Gesetzesbefolgung abzusichern und haben daher wieder die Gefahr, in den Hochmut zu verfallen. Aber die Tradition ist sicherlich eine pharisäische. Aber nochmal Ihre Frage, ich war jetzt so fasziniert von... Ihr Jesusbild. Jesus war Jude, er war Pharisäer, er war Mann, er hat uns die Liebe Gottes verkündet mit dem Vater Unser als das Gebet, das also hier wirklich wesentliche Bestandteile bringt. Er ist sicherlich mit einer Botschaft aufgetreten, die das Wohl für alle Menschen schon, also bei der Syrophönizier ist es ja so, dass er dann menschlich angerührt, er verwendet dieses schwierige Wort, die Hunde bekommen nichts vom Tisch zu essen. Und dann sagt sie, doch, die Hunde bekommen die Krumen, die vom Tisch abfallen. Und da wendet er sich ihr zu und sagt, du hast wirklich die Demut, ich glaube, dass das auch antipharisäisch gemeint sein könnte, du hast wirklich die Demut und es soll deine Bitte erfüllt werden. Aber es ist ja nicht der einzige Fall. Der Hauptmann von Kapharnaum ist offensichtlich auch Oberschicht, Punkt 1. Punkt 2, offensichtlich ein Vertreter der römischen Besatzungsmacht. Und die Botschaft geht natürlich schon, jetzt nicht im Sinne einer politischen Machtergreifung, die der Kaiser in Rom, der Tiberius, fürchten müsste, sondern als Erlösungsbotschaft, um den anderen Aspekt von Befreiung, aber doch religiös zentrierter zu bringen, schon auf, das deutet sich ja im Alten Testament in den Spätschriften schon an, diese Globalisierung, dass man von einer Stammesreligion und unverzichtbar für uns ist, Gott hat dieses auserwählte Volk, ich habe den Judenstern hier in meinem Pektorale drin. Er hat sich an dieses auserwählte Volk gewandt, um eine Adressaten für die alttestamentliche Botschaft zu haben. Ohne die komme ich auch nicht aus. Ich könnte mir einen SS-Mann als Christus den Herrn wirklich nicht vorstellen. Das ist eine arge Blasphemie. Und es ist auch völlig absurd. Schauen Sie sich die Bilder in allen Kirchen an, durch alle Jahrhunderte, wie er dargestellt ist. Hier ist ein Anspruch auf religiöse Engagement aus der Liebe auf einen transzendentalen Gott mit einer Reihe von ohne Erfolgszwang und ohne politische direkte Vermengung auf eine Verbesserung der Zustände auf dieser Welt. Kommt das jetzt ungefähr hin auf Ihre Frage? Sozialrebell? Nein, sondern also Karl Kautsky behauptet das, indem er also das ganze Phänomen unseres Herrn und Meisters und des frühen Christentums aus der Produktionsweise und aus den Klassenkämpfen, ich bezweifle das damals Klasse, den Begriff Proletarier hat es natürlich gegeben. Also der Begriff Proletarier kommt aus der alten römischen Republik und ist ein Stand, muss man allerdings auch sagen. Es ist nicht die völlig rechtlose Situation des Proletariers in der ersten industriellen Revolution, sondern es ist ein Stand in der römischen Gesellschaft. Also daher... Das passt auch auf Palästina nicht direkt in dieser Situation. Jedenfalls ist er jemand, der uns den Blick nach oben lenkt, damit wir in unserer hiesigen Welt ohne Erfolgszwang auch Soziales, aber auch zum Beispiel Kulturelles, auch Menschliches, auch Menschenrechtliches, auch diesen ganzen Bereich versuchen von innen her, aus einer tiefen, inneren, menschlichen Gottesbeziehung immer besser gestalten zu können. Kautsky führt eine Reihe von Zitaten an, wo man ablesen kann, dass das frühe Christentum glaubt, dass das Reich Gottes in der nächsten Generation kommen wird, ja? Und durchaus auch auf dieser Erde. Er setzt dann irgendwie so mit der Zerstörung des Tempels in Jerusalem und der Verwurzelung des Christentums dann in der römischen Gesellschaft irgendwie, setzt für ihn irgendwie ein, dass dieses Reich Gottes irgendwie ins Jenseits verschoben wird. Und ja, bis zum heutigen Tag des Christentums ist natürlich sehr eng verbunden mit dieser Frage des Paradieses. Und da möchte ich die nächste Runde irgendwie machen. Welche Kann ich noch kurz dazu? Ich bin ja direkt darauf gefragt worden, ja, den Widerspruch aufzulösen. Ich soll mal die Frage okay, gut. In deiner Wortmeldung kannst du das. Okay. Nach der Paradiesvorstellung, ja, gibt es. Eine Vorstellung von einem Paradies auf Erden, zum Beispiel für Sie oder für dich, oder ist das eine reine Jenseitsvorstellung? Wenn es ein Paradies auf Erden geben sollte, mit welchen Mitteln kann das bewirkt werden? Und vor allem an den Freidenker möchte ich ja die Frage stellen, dir geht es wahrscheinlich sehr stark um Kritik, aber die Religion, also es gibt ja dieses Stichwort Karl Marx, Religion, Opium des Volkes, so die Analyse halt, die Gesellschaft ist ein Jammertal und die Menschen müssen sich ja dann die Religion klammern, um in diesem Jammertal überleben zu können. Was kannst du irgendwie diesen seelenheilsuchenden Menschen anbieten als Freidenker? Und ich bin bei dir. Ja, es hat schon diese Naherwartung damals auch gegeben, aber ich glaube, das ist heute noch eher theologisch umstritten, aber es wird heute eindeutig, glaube ich, dieser Gedanke des Reiches Gottes, von dem ich gesprochen habe, das ein Mehr an Gerechtigkeit, an Freiheit und Menschenwürde ist, einfach für diese Welt, nicht erst im Jenseits. Sicher, in der Vollendung des Paradies wird im Jenseits einmal sein, aber es ist die Aufgabe des Christen und die Botschaft von Jesus mitzuarbeiten, dass diese Welt menschlicher, gerechter und friedlicher wird. Und das ist eine der wesentlichsten Aufgaben. Ich möchte dazu einen Satz zitieren, und zwar von Dietrich Bonhoeffer, einem bedeutenden evangelischen Theologen, der Folgendes sagt, das passt vielleicht gerade jetzt da zum beginnenden Advent und dann Weihnachten, wo er sagt, Christsein heißt nicht in einer bestimmten Weise religiös sein, sondern es heißt Mensch sein. Nicht einen Menschentypus, sondern den Menschen schafft Christus in uns. Nicht der religiöse Akt macht den Christen, sondern die Teilnahme am Leiden Gottes, an der befreienden Kraft Gottes im weltlichen Leben. Unser Verhältnis zu Gott ist kein religiöses, zu einem denkbar höchsten Wesen, sondern unser Verhältnis zu Gott ist ein neues Leben im Dasein für andere, in der Teilnahme am Sein Jesu, in der Kraft Jesu, Gott in Menschengestalt. Und eines der eklatantesten Kennzeichen der ersten Christen war, dass sie eine ganz große Empathie gehabt haben, eine Fähigkeit, am Leid anderer Menschen Anteil zu nehmen. Und dass sogar im Urchristentum hast, in der Apostelgeschichte, sie waren ein Herz und eine Seele und sie haben alles miteinander geteilt. Und wenn jetzt die Frage war, ob Jesus ein Sozialist war, ich muss nicht jetzt das sagen, ja, Jesus war ein Sozialist, ich würde sagen, er hat eine sozialistische Option gehabt in seiner Botschaft. Wenn sozialistisch heißt, eben eine klare Option für die Schwachen der Gesellschaft zu haben, für die zu kurz gekommenen und sich einzusetzen für ein Mehr an Gerechtigkeit in der Welt, dann war das klar auch die Botschaft von Jesus. Ob man dann als Sozialist bezeichnet oder nicht, das ist, glaube ich, wurscht, das ist zweitrangig. Und Jesus war auch, das hat der Herr Abt schon gesagt, ständig im Clinch mit den Pharisäern. Ich glaube, dass er über diesen Parteien von damals gestanden ist. Und das andere auch möchte ich sagen, diese Universalität, die war auch bei Jesus schon da. Der Auftrag, den er, der letzte Satz im Matthäus-Evangelium heißt, geht hinaus in alle Welt, verkündet meine Botschaft allen Menschen und tauft sie. Das war ein universaler Auftrag und nicht nur für die Juden. Der Teschner war ein eklatanter Kirchenhasser. Und das ist mir insofern, samt mir seine Aussagen, etwas suspekt von einer, der so aggressiv gegen die Kirche ist. Jesus hat auch, ich möchte da auch einen Satz von ihm zitieren, er hat gesagt, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Das geht nicht, das ist unmöglich. Und das ist aber im Kapitalismus, wenn man es mit der heutigen Zeit vergleicht, das ist ein Dienst an den Mammon, der Kapitalismus von heute. Ich möchte vielleicht eins, wo auch die Botschaft von Jesus sehr klar zum Ausdruck kommt, was Christsein heißt, das ist im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Wo ein Mann von Jerusalem nach Jericho geht, unter die Räuber gefallen ist und ausgeplündert und wundgeschlagen wurde. Und da geht ein Fremder, nicht ein Jud, sondern ein Samariter vorbei und der hilft ihm. Das war schon provokant auch, dieses Gleichnis. Und Jesus hat dann gesagt, geh hin und tue das Gleiche, wie sie ihm gefragt haben, was Christsein heißt. Also das soll man die konkret gelebte Nächstenliebe. Und da sagt der Martin Luther King dazu, zu diesem Gleichnis, die Nächstenliebe von Jesus, das würde man sehr eindimensional verstehen, wenn man nur Caritas üben, wenn man nur dem Einzelnen helfen, der in Not ist. Es heißt auch, Christsein und Nächstenliebe heißt auch Räuberbekämpfung. Wir müssen auch schauen, dass es eines Tages keine Räuber mehr gibt, die andere ausplündern und wundschlagen. Und der Haupträuber ist heute das neoliberale kapitalistische Wirtschaftssystem. Und darum müssen wir als Christen dieses System bekämpfen. Und die Kirche war sicher, also das stelle ich auch sehr in Frage, dass die Kirche die Armut produziert hat. Sicher hat es auch sowas gegeben, dass man einfach das zu sehr da mit den Reichen backelt hat. Aber ich glaube, die Kirche hat sehr viel für die Armen getan, zu allen Zeiten. Die Kirche war immer sehr stark in der Caritas, aber sie war schwach in der Gerechtigkeit. Das ist, glaube ich, auch eine Diagnose, die wir sagen müssen. Und Gerechtigkeit heißt, einfach in den Strukturen was zu ändern, Strukturen der Liebe zu schaffen und nicht nur Almosen zu geben, nicht nur zu spenden. Und wir kennen auch den Ausspruch von, der wird oft in kirchlichen Kreisen auch zitiert, von Karl Marx, Religion ist Opium für das Volk. Das ist auch sehr falsch verstanden, weil der Karl Marx eigentlich gesagt hat, wenn die Kirche die Menschen in der Hinsicht inspiriert, dass sie einfach die Leiden und die Unterdrückung annehmen sollen und nur auf ein besseres Jenseitssinn vertrösten, dann ist Religion Opium für das Volk. Und dann hat er auch recht, der Marx, bei dieser Aussage. Sondern Christsein heißt, sich einzusetzen und nicht nur auf ein besseres Jenseits zu warten. Amons, du hast gesagt, die Vollendung ist nicht auf der Welt. Wahrscheinlich nicht, aber wir sollen in der Richtung uns immer wieder einsetzen, dass wir dieser Vollendung auf der Welt auch näher kommen in Bezug auf Gerechtigkeit. Und ich möchte am Schluss vielleicht nur sagen, die Liebe. Jesus hat, es gibt den Satz von ihm, ich gebe euch ein einziges Gebot. Liebt einander. Und alles kulminiert letztlich in der Liebe. Und er sagt, liebt so, wie ich euch geliebt habe. Und da möchte ich einfach Liebe versuchen zu definieren, wie sie auch für die Wirtschaft und für die Politik wichtig wäre. Es gibt einen Satz im Hohen Lied der Liebe bei Paulus, und das ist für mich sowas wie ein Schlüsselsatz auch im Evangelium, und der heißt, wenn du alles, was du besitzt, den Armen austeilen würdest, hättest aber die Liebe nicht, dann wäre alles umsonst. Paulus sagt damit, du kannst nach außen hin den Anschein von Liebe erwecken durch karitative Tätigkeit, durch irgend gewisses soziales Tun, kannst vielleicht sogar bewundert werden und Preise dafür kriegen, hättest du aber die Liebe nicht, das heißt, geht es dir in deiner Intention, in deiner persönlichen innersten Absicht nicht wirklich um den Menschen, dann hat das mit Liebe absolut nichts zu tun. Und dann ist alles umsonst. Und ich möchte da hinweisen, der Professor Emmerich Dalosch, den kennen viele, das ist ein Politologe, gerade für den sozialen Bereich in Österreich, der hat ein Buch geschrieben und der hat gesagt, er hat das genauestens recherchiert, in der Ära Schüssel, in diese 7 Jahre schwarz-blauer Regierung, er sagt, alle Entscheidungen, alle politischen Entscheidungen, alle Reformen, die in dieser Zeit gemacht wurden, waren in der Grundintention eine Politik für die Reichen. Und da, glaube ich, an dem müssen wir auch beurteilen, die Politik und die Wirtschaft, geht es eher um die Schwachen, geht es eher um Befreiung von Armut, von Not, oder geht es letztlich um die Reichen, und wir tun ein bisschen Pflaster picken und uns... Die Kirche hat in ihrer sozialen Botschaft, in der katholischen Soziallehre der Päpste, sehr mutige Aussagen. Und einer der mutigsten Aussagen der Päpste der letzten Zeit in ihren Sozialenzykliken, und das wiederholt sich in einigen Sozialenzykliken von Johannes dem 23., von Paul dem 6., von Johannes Paul dem 2., heißt: Arbeit soll immer Vorrang vor dem Kapital haben. Und zwar, weil die Arbeit immer mit Menschen selbst zu tun hat, während das Kapital nur instrumentalen Charakter hat, so heißt es. Und übersetzt hieße das, dass in der Wirtschaft eigentlich die Arbeiter die Bestimmenden, die Arbeitervertreter die Bestimmenden der Wirtschaft sein sollten und nicht die Kapitaleigentümer. Also dass es nicht nur eine Parität gibt zwischen Arbeiter und Kapitaleigentümern, sondern eine Überparität der Arbeiter. Und das wäre schon revolutionär. Das würde auch so ein System verändernd wirken. Und das ist offizielle Botschaft der Kirche. Nur wird es eigentlich, das steht in den Enzykliken, aber es wird auch von den Pfarrern, auch von den Äbten nicht weitergegeben, diese Botschaft der Päpste. Heißt es seit 10 Jahren mit katholischer Soziallehre. Ja, du warst in dem Bereich ja tätig, ja. Also ich fürchte, ich kann gar nicht alles jetzt beantworten. Ich versuche es einmal der Reihe nach durchzugehen, was jetzt alles anliegt. Also den Satz mit den Räubern unterschreibe ich sofort. Was den Schluss des Matthäus-Evangeliums angeht, diese Botschaft, alle Völker der Welt zu taufen, ist ein völliger Widerspruch zu ziemlich allem, was vorher drinnen steht im Matthäus-Evangelium. Es ist erwiesenermaßen eine Fälschung. Das kann man nicht nur inhaltlich nachweisen, sondern auch textgeschichtlich. In den ältesten Handschriften fehlt nämlich genau dieser Passus. Man sieht aber auch hier, wie die Christen daran gearbeitet haben. Ja, es gibt mehrere Gleichnisse, auch wichtige Passagen, die nachweislich nicht im ursprünglichen Text waren. Ein besonders markantes Beispiel ist die Steinigung der Ehebrecherin. Also ein klassisches Beispiel für christliche Nächstenliebe. Die Ehebrecherin wird zur Steinigung gebracht und Jesus sagt, wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Steht auch nicht im Urtext drin, ist auch nur bei Johannes überliefert. Man sieht also, wie Geschichte zurechtgemacht wird, wie Jesus immer mehr humaner wird, immer mehr entjudaisiert wird. Das Gleichnis vom Samariter finde ich auch sehr gut. Was ist das Problem mit den Samaritern? Die Samariter waren ein Mischvolk, das also sehr stark von den Assyrern und von der Umsiedlungspolitik der vorderasiatischen Völker geprägt. Das heißt, es waren keine reinrassigen Juden. Aus dem Grund wurden sie von den Juden auch verachtet. Sie haben auch eine eigene Religion gehabt, einen Jahwe-Kult angelehnt, aber es war eben kein reinrassiges Judentum. Auch heute noch übrigens. Also orthodoxe Juden diskutieren noch heute darüber, gehören die jetzt dazu oder gehören sie nicht dazu. Da sind wir wieder bei einer schönen Differenz zwischen früheren Schriften und späteren Schriften. Das Gleichnis vom Samariter ist relativ spät. Der historische Jesus hat die Missionierung der Samariter ausdrücklich ausgeschlossen, noch im Matthäus-Evangelium, in der sogenannten Aussendungsrede, weil sie eben keine reinrassigen Juden sind. Was die Nächstenliebe von Jesus angeht, sollten wir im Text auch ein bisschen weiterlesen, wie es da weitergeht. Nächstenliebe und so weiter ist vollkommen klar, er kümmert sich auch um die Armen, das ist alles keine Frage, sofern sie natürlich Juden sind. Nur was passiert mit denen, die nicht dazugehören? Man sollte da mal weiterlesen, was da steht. Denen prophezeit ein metaphysisches Auschwitz, wo eine Rampe da ist, wo nicht die SS-Leute stehen, sondern die Engel, die den Guten von den Bösen aussortieren werden. Ja? Und die Bösen, die kommen dann in ein Feuer, und zwar ein ewiges Feuer, in den Ofen. Und zwar, der dauert wirklich für immer. Ja? Bei Auschwitz war es irgendwann mal vorbei, dort nicht. Dort geht es erst so richtig los. Das heißt, es ist einer der sadistischsten Gedanken, wahrscheinlich, die man überhaupt in der antiken Literatur finden kann. Und das alles in der Botschaft der Nächstenliebe. Ich bin froh, dass wir endlich mal nicht einer Meinung sind. Ich habe schon geglaubt, der ganze Abend verläuft uns so. Hier sind wir nicht einer Meinung. Was den scheinbaren Widerspruch angeht, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ging es darum, dass die Botschaft hier sich nur auf Juden bezogen hat und die Römer trotzdem eine Bedrohung drinnen gesehen haben, eine politische. So habe ich das. So war Ihre Aussage vorhin, ja. Ja. Das erklärt sich sehr einfach. Judäa war römische Provinz. Wenn der Messias antritt, ja, und das Reich Gottes dort errichtet, ist für die Römer kein Platz mehr. Die Römer gibt es daher nicht mehr. Das heißt, natürlich ist es eine politische Bedrohung und Jesus hat diesen Anspruch auch sehr klar formuliert. Ich denke hier an die berühmte Geschichte, wo er in Jerusalem einreitet. Ja, das ist genau die Prophezeiung des Propheten Sacharja. Das heißt, das ist prophezeit. Dann, wenn das passiert, dann wird der Messias den Thron Davids besteigen. Das ist sein Anspruch als Jesus. Die Geschichte geht ja auch weiter. Also gerade der Prophet Sacharja war von entscheidender Bedeutung offenbar, auch der Gang zum Ölberg. Der wird bei uns in der Geschichte so verklärt, als Jesus würde dort beten und sich auf den Tod vorbereiten. Nun, Jesus ging ziemlich sicher nicht nach Jerusalem, um dort zu sterben, sondern um weiterzuleben, und zwar im Reich Gottes als Messias. Es gibt nämlich eine Prophezeiung bei Sacharja, wo genau das beschrieben wird. Das heißt, am Tag des Herrn, das heißt, also am Tag, wo die neue Weltordnung eingerichtet wird, wird sich der Ölberg spalten und die Feinde Roms werden vernichtet werden. Und genau das hat er auch probiert. Nur, es ist eben anders gelaufen, wie wir alle wissen. Die Geschichte ist ein bisschen anders gelaufen, als wir uns das vorgestellt haben, und als Jesus sich das vorgestellt hat. Was haben jetzt die Freidenker anzubieten? Wir bieten ein Leben an ohne Dogmen, voll Daseinsfreude, wo man auch füreinander da ist, und wir haben das ja auch schon bewiesen. Die Freidenker hatten eine umfangreiche soziale Struktur. In der Ersten Republik haben die Freidenker ein eigenes säkulares Wesen ausgebaut, also mit sozialen Einrichtungen, ja, Begräbnisreden und so weiter und so weiter. Warum wurde es zerstört? Das waren die Verbündeten der Kirche, es war der Austrofaschismus, der dieses System zum Erliegen gebracht hat. Gut. Paradiesvorstellung? Und dann gehen wir ins Publikum, weil es schon. Ich möchte Ihnen nur ganz kurz was sagen. Ja, was, gehen wir ja, ins Publikum, ja. Oder? Nein, mal kurz. Hallo Dr. Thon, kurz. Ja, ich glaube, ich möchte nur dazu sagen, dass die Bibelexegese in der katholischen Kirche, die Bibelwissenschaft, sehr wissenschaftlich betrieben wird. Und dass man da nicht irgendwie was verschweigt oder die Leute manipuliert, sondern es ist zum Beispiel die Entmythologisierung auch passiert, dass man heute auch vielleicht neue Sichten gewonnen hat. Früher war manches, als hat man Mythen wörtlich genommen. Und da hat man gesagt, das ist einfach in diesen Mythen eingetaucht und diese Entmythologisierung. Und er kommt mir vor, ein bisschen wie ein Sektierer, der das alles wörtlich nimmt und dann in seinem Sinn das interpretiert. Also so empfinde ich es, dass man auch, glaube ich, dass die Bibelwissenschaftler sehr redlich arbeiten und mit wissenschaftlichen Methoden arbeiten. Also das möchte ich auch der Theologie und den Professoren der Theologie zugute halten. Und dass sie auch manches zugeben und sagen, was nicht unbedingt positiv ist, auch für die Kirchen. Also insofern möchte ich nicht, dass man, weil es hat so geklungen, wie man das jetzt den Leuten irgendwo verkauft und herumgetrickst hat an Bibelwissenschaft. Das Jenseits als Auschwitz, also es wurde uns vorbehalten, dass im vergangenen Jahrhundert Auschwitz Wirklichkeit geworden ist, und das ist ein Skandal und eine Empörung, die man gar nicht oft genug aussprechen kann. Der Gedanke vom Endgericht geht davon aus, dass Menschen sich positiv bemühen, dass es aber auch Menschen gibt, die ihr Leben verpfuschen, die ihr Leben nicht richtig gestalten, und dass wir leider feststellen müssen, und ich stelle es auch in mir fest, dass man wirklich schwer versagt und Böses tut. Dieses wird von Christus als natürlich Problem gesehen, und er sieht Gott als gerecht. Das ist wohl die Vorstellung des Endgerichtes, die also die Guten von den Bösen scheidet. Es ist aber in der katholischen Theologie ein schönes Wort, im letzten Jahrhundert geprägt worden, das heißt, Gottes Liebe ist noch größer als seine Gerechtigkeit, und das Prinzip der Vergebung wird diesem liebenden Gott wohl einiges ermöglichen, sodass eine moderne Mystikerin, Adrienne von Speyer, einmal behauptet hat, in einer Vision gesehen zu haben, es wurde der Blick in die Hölle gewährt und die Hölle war leer. Darf ich? Was meinst du? Okay, gut. Gut, ich will jetzt ins Publikum gehen, nachdem ich an allen Ecken und Enden schon Diskussionsbedarf geortet habe. Und wie immer ist der Markus Gartner der Erste. Ja, das Eis bricht und man kann sich einfach per Handzeichen melden und ja, vielleicht kann man ein Mikrofon. Danke. Ich bin der Martinsgartner, Jugendreferent der Arbeitsgemeinschaft Christ und Sozialdemokratie, falls mich jemand noch nicht kennt. Ich wollte das an Ordnung, wenn jemand nicht kennt, aber vielleicht gerne mal heute kennen. Bevor ich mein eigentliches Statement einlege, noch ein paar Punkte, wo es mich gestört haben. Von unseren Freidenk. Also der Punkt, dass Christus humaner wird, ums Entjudaisierer wird heute für problematisch. Erstmal ist er, ich will jetzt sagen, antisemitisch, ich übertreibe was, das ist nicht so gemeint, man könnte es so deuten. Und ich glaube, das Problem bei den Sozialisten, dass man da so böse Judentum und dann wird Christus entjudaisiert und dann wird er human. Das ist ja im Prinzip auch eine Zeit und Kirche in der Quelle der Gottes. Und das ist ja komplett anders. Im Judentum gibt es vor allem im Judentum, also im Volk Israel, Judentum ist ja erst später gekommen, im Volk Israel gibt es zum Beispiel das Recht, dass der Fremde gleichberechtigt ist, wenn er in Israel wohnt und so weiter. Also super Sozialgesetz, was in anderen Umgebungen so schnell am Kind, also so schlecht ist Sozialgesetz, was Volk Israel auch über Fremde, nicht ganz im Gegenteil, sogar sehr positiv über Fremde. Weil du warst selbst Fremd in Ägypten, also darum behandelst du den Fremden anders, wie du in Ägypten behandelt wurdest. Und zum Eigentlichen. Ich glaube, es ist gar nicht so viel Widerspruch zwischen Altart und Musiderfranz vorhanden, wie man glaubt. Ich glaube, es hängen beide von, so wie ich auch, von der katholischen Theologie aus, von der katholischen Fundamentaltheologie. Ich glaube, da sind wir sehr relativ schnell einig. Wie von Margot mal erzählt, sind der Kerzen, also ich bin mir relativ schnell einig, dass ich Katholik bin. Doch haben wir, glaube ich, nicht unterschieden. Jetzt werden ein paar evolutionäre Fremden von mir nervös, glaube ich, das ist jetzt noch eine weitere. Aber was ist denn? Also wir gehen aus von der Basis, das haben sie alle drei einig, sagen wir so, von der katholischen Theologie. Und dann gehen wir aus von Gott, was uns die katholische Lehre gibt. Und dieser Gott, da gibt es ja die berühmte Endgerichtsrede, sie wurde ja gerade angeschnitten, was sagt da, und da geht es nicht darum, da fragt nicht Jesus, hast du die katholische Lehre angehalten? Bist du den Papst dran und so weiter, obwohl ich das nicht für unwichtig halte, das will ich jetzt nicht sagen, aber das sind nicht die Kernthemen. Die Kernthemen sind, ob du den Obdachlosen bei dir beherbergt hast, ob du den Hungernden zu essen gegeben hast, ob du natürlich den Gefangenenbesuch hast, was überhaupt wahrscheinlich zum strittensten ist, der Gefangene. Du bist ja schon nicht da um zu Unrecht gefangen, schon nur der Gefangene, egal, ob auch wenn ein Mörder war und gefangen ist, muss man besuchen. Und ich glaube, das ist der soziale Aspekt des Christentums, sagt sich vor allem das Endgerichtsrede. Du wirst am Schluss gefragt vom Herrgott, das sagt unser Glauben, nein, an Dogmen wirst du gefragt, also du wirst gefragt, was hast du gemacht in deinem Leben? Hast du zu besseren Strukturen, hast du zu einer besseren Welt beigetragen? Dem wirst du gefragt. Und ich glaube, heutzutage in einer globalisierten Welt kann man das nicht nur individuell sehen. Das ist auch wichtig, der individuelle Aspekt. Es geht darum, dass man Strukturen schafft, die diese Daten begünstigen. Und ich glaube, da, das ist der Punkt, wo ich dann zur sozialistischen Bewegung gekommen bin. Vorher sogar zur linken sozialistischen Bewegung, zu dem Bekehrung Masse. Warum? Weil man genau da versucht, solche Strukturen zu schaffen, die genau das begünstigen sollen, was da gefordert wird im Christentum, in allgemein und speziell in der Endgerichtsrede. Ich glaube, das ist der Punkt, wo ich Sozialist bin. Aufgrund des Christentums, nicht im Widerspruch zum Christentum. Wobei ich nicht sage, dass man als Christ Sozialist sein muss, nicht? Das vertritt nicht, ich finde es legitim, dass man als Christ konservativer oder liberaler ist. Aber ich finde es legitim. Und ich glaube, zum Abschluss sage ich jetzt noch, das ist genau das, was mich am Christentum auch fasziniert, ist die Pluralität innerhalb der Kirche. Das wird unterschätzt. Obwohl wir alle auf der gleichen Basis abgehen, interpretieren wir es bei der Praxis ganz anders. Der Franz ist ein bekannte Sozis. Der Herr Altert, glaube ich, ist es nicht. Aber ich glaube nicht, dass er unsozial ist. Ich meine, er hat auch durchaus Politik, aber ist sicher kein Sozialist. Muss auch nicht sein. Ja, ich bedanke mich fürs Erste und ich hoffe, dass jetzt die Diskussion noch redbar wird. Ich gehe mein Obmann von der Akkus bitte rein. Gustav Brosch, ebenfalls von der Akkus. Unser junger Althistoriker hat also nicht nur versucht, die Bibel da zu schreiben, sondern auch die ganze Geschichte. Jetzt habe ich nur eine kurze Frage. Wieso erklärt er sich dann, dass in 2000 Jahren, seitdem das Christentum besteht, es niemand gelungen ist, keinen Regime, zuerst die Römer, also dann die durch eigene Fehler, Kreuzzüge und die und ich bin da gar nicht in den Wunden, den Dingen in die Wunden legen. Aber auch den kommunistischen Staaten ist es nicht gelungen, die christliche Religion umzubringen. Wie erklären Sie sich das? Staatskirche. Alles? Also das heißt, ich habe zentralen Fragen und daher habe ich vom Kautsky an die Bücher, die ich bringe, über die utopischen Vorläuferinnen, da meinte ich zum Sozialismus, auch für Christen Christinnen oder dafür religiös oder spirituelle Menschen lesen wird, ist also schon auch den utopischen Kern, also in dem ersten Buch sogar stärker, den utopisch-sozialistischen Kern in religiösen und spirituellen Menschen herausarbeiten. Und das ist sicherlich, natürlich, die Frage Christentum und dialektischer Materialismus ist in der philosophischen Ebene unvereinbar. Aber natürlich können wir als Christen und Christinnen vom historischen Materialismus und vom Marxismus von den Traditionen von Gandhi oder auch von vielen auch Denkern, Denkerinnen im Süden, die wir auch viel zu wenig rezipieren, sehr viel lernen, unabhängig davon, ob sie persönlich Christen oder Christinnen waren. Weil der Paulus hat ja auch den Hellenismus in Auseinandersetzung mit der Lehre Jesu versucht zu verbinden. Das heißt, wir Christen und Christinnen können sehr vieles lernen von Nicht-Christlichen und sogar von nicht-religiösen Menschen. Und daher, und das war für mich auch entscheidend, auch sehr vieles vom Marxismus. Und der Marxismus ist für mich auch als Gericht zur Erklärung der Welt. Und wenn es darum geht, die Klassenwidersprüche und die Mechanismen, also wer zum Beispiel das Kapital liest, der wundert sich ja nicht über den Imperialismus und über die Wirtschaftskrise und ist auf der Ware, wird auf Ware und geht zu Ware gegen Strich und so weiter. Man kann das zu weit führen. Genau. Aber ja, der Punkt ist schon, wenn wir uns als kommunistisch denkende Menschen diese Mechanismen, die Verbrechen, die jeden Tag Millionen Menschen den Hunger kosten, erklären müssen, dann brauchen wir auch die Analysen der Tradition der Arbeiterinnenbewegung. Und da ist der Marxismus wichtig. Andererseits glaube ich, und der berühmte Satz aus den drei Bestandteilen, der war in der DDR ja an jeder Hauswand, Karl Marxens Lehre ist ewig, ist wahr, ist ewig, weil sie wahr ist. Also der historische und dialektische Materialismus ist zwar metaphysisch begründet worden mit einem Lenin-Zitat, ist ewig, weil sie wahr ist. Daher glaube ich, es gibt ein Grundbedürfnis auch nach Spiritualität. Nach Spiritualität, und daher können auch religiöse Menschen, spirituelle Menschen aller Weltreligionen, aber auch Christen und Christen gerade aus dieser Spiritualität sehr viel Power für eine Veränderung der Welt haben. Und man muss den Marx und die Kritik an der englischen Rechtsphilosophie genau lesen. Es wird davon Doppelcharakter gesprochen. Es ist Verschleierung, aber zugleich Protestation. Und die Frage ist, und das ist natürlich ein langer Streit, wir haben das über die Freidenker eh lang diskutiert über den ganzen Abend. Es ist die Frage, glaube ich, und da sind ja auch Marxisten, Marxistinnen und auch Feministinnen in der Tradition von Simone de Beauvoir. Ich habe sehr viel von meinem Leben von der Simone de Beauvoir gelernt, obwohl sie sehr stark gelesen ist, weil alle zu wenig über Männer sind und Bibeltum deppert, aber ich habe sehr viel von der Simone de Beauvoir gelesen und gelernt, also von der Antwort nur, das ist bei ihm schwierig, um an die Unterdrückung der Frau als gesellschaftliche Unterdrückung zu begreifen. Der Punkt ist aber der, und da sage ich, ist auch in fruchtbarer Diskussion mit Marxisten, Marxistinnen möglich, dass wir uns und anschauen, wo hat Religion Ideologiecharakter, wo ist sie falsches Bewusstsein in dem Sinne Ideologie, wo sie die Herrschaftsverhältnisse verschleiert, oder wo hat Religion Protestation, Mobilisierungs-, Kampfcharakter und ein wertvoller Beitrag für den Klassenkampf, für den Friedenskampf, für einen Kampf um eine bessere Welt. Und da, glaube ich, ist ein Streit sehr fruchtbar, dass wir uns da anschauen, wo ist Religion Verschleierung, aber wo ist auch Religion eine revolutionäre, subversive Kraft. Markus? Die Marxisten sind aufgerufen, sie zu wehren gegen den Spiritualitätsvorwurf. Ja, hallo. Ich möchte vielleicht eigentlich zum Kern und zum Zweck von der Veröffentlichung nochmal zurück zum historischen Naturalismus und erfassungswissenschaftlichen Methode, so wie der Herr Altabt ganz am Anfang gemeint hat. Das Buch von Kauski ist schon 100 Jahre alt und diese wissenschaftlichen Methoden sind schon überholt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Genau, und da fällt mir ein Zitat vom Soziologen Niklas Luhmann ein, der gemeint hat, die Religionssoziologie, die lebt davon, dass es Leute gibt, die nicht in Religionssoziologie glauben. Und damit möchte ich halt sagen, dass halt auch, ich nicht ganz verstehen kann, aus einer Religionsposition an Wissenschaft kommt und an Marxismus zu kritisieren. Weil ist die Religion wissenschaftlich oder nicht? Der Herr in der roten, mit der roten Brille, wer ist der Nächste? Meine Vorredner, das Statement von Leschner kommt zur Erfüllung. Jeder hat sich das Bild von Jesus durchgezogen. Und die Sozialisten sind momentan ganz fleißig dran. Ja. Und dann zu dem Dienst an Gott und Mammon. Die Kirche schafft den Spagat, dem Mammon zu dienen und dann dem Gott. Heiligenkreuz, Admont, dann Klosterneuburg, sind wirtschaftliche Betriebe. Wo? Genau. Und Probleme mit der Bezahlung der Mindestlöhne haben wir aus Deutschland gehört. Wir sind Österreich, Pauschal, weiß ich nicht. Aber man kann sagen, für Geld Wort. Und was mich enttäuscht, dass sich die Sozialisten, die sie so deklarieren, eigentlich das Bild von Jesus zurechtzimmern und dann der kritischen Analyse der Bibel sich verweigern. Es ist wohl schön, den Bericht zu hören zu dürfen. Was Herr Sieder da vorgebracht hat, war etwas im Stile von den amerikanischen Fernsehpredigern. Schwierig schlecht ist. Bitte. Kann ja gut sein. Bitte. Danke für das Wort. Mein Name ist Rotmann, ich bin Obmann der Plattform Betroffener kirchlicher Gewalt. Ich habe mir da ein paar Punkte notiert von den Diskutanten und in erster Linie die Stellungnahme von Herrn Exabt über die Staatsdefizite, die derzeit in aller Munde sind und die Schuldenkrise. Und dass die Kirche dazu sozusagen handlungsunfähig ist. Ich denke, der österreichische Staat wäre aus seinen Finanzproblemen, wenn die Kirchengüter ganz normal ihre Steuern zahlen, wie wir alle. Super. Ich möchte Sie, was das betrifft, vielleicht auf eine Veranstaltung morgen in der TU hier in Wien hinweisen von Herrn Carsten Kreck, der das Buch Violettbuch Kirche geschrieben hat. Welches Buch? Bitte? Welches Buch? Violettbuch Kirche heißt es. Es geht über die Kirchenfinanzen. Und vielleicht ist die Rede vom Papst bei dem Besuch in Deutschland, wo er also von der Entweltlichung der Kirche gesprochen hat, auch nur eines der wichtigen Bekenntnisse, wie wir sie also auch von der Kirche gewahr wurden, wo der Kardinal sagt, also für die kirchlichen Fälle von sexueller Misshandlung würde die Verjährung nicht gelten. Tatsache ist, dass in allen zivilrechtlichen Verfahren die Kirche den Einwand der Verjährung geltend macht. Ein kleiner Punkt noch vielleicht an die Historiker. Ich denke, Jesus war eine literarische Figur, keine wirklich menschliche, sonst wäre er nicht zu einem Gott geworden. Er ist zu sehen wie Odysseus oder Faust oder solche literarische Figuren. Und wenn der Herr Abt sagt, Jesus war ein Mann, also wie ist er dann zu Gott geworden? Und Karl-Heinz Deschner als Kirchenhasser ganz einfach so hinzustellen, würde ich auch nicht gelten lassen. Er ist ein überaus belesener, kluger Mann. Und wenn das schon reicht, um Kirchenhasser zu sein, dann nicht. Bitte. Da vorne erzählen wir uns. Ich würde mich interessieren, wo Jesus gegen Sklaverei aufgetreten ist. Gegen Sklaverei. Er ist auch nicht gegen das Rauchen aufgetreten. Karin Liebenauer, Sozialdemokratin, Beidenkerin, Gewerkschafterin, kommt einiges zusammen. Ich habe nur eine kurze Frage an den Altabt. Der Herr Sieder hat das ein paar Mal angesprochen, nämlich, dass die Kirche einfach zu diesem unglaublichen Missverhältnis, das wir derzeit in der Wirtschaftswelt haben, nichts sagt. Oder wenn, dann nur so marginal, sie hält sich sehr vornehm raus. Da hätte ich schon gerne von Ihnen eine Positionierung dazu. Warum ist das so? Das wäre doch die ureigenste Aufgabe von Kirchengrößen, wozu ich sie ja nun auch zähle, seitdem ich sie in den Medien wahrnehme. Der Kapitalismus ist ja von den christlich geprägten Gesellschaften erschaffen worden. Nicht? Es kommt auch aus der Französischen Revolution. Der Liberalismus der Französischen Revolution ist derjenige. Dann kann man auch sagen, in der Renaissance ist er entstanden. Richtig. Die waren aber Katholiken damals. Na, aber was für welche? Ja, was für welche? Ja, so kann man den Katholiken. Nochmal, es gibt die soziale Botschaft der Kirche, die niemand hören will und sie besteht. Und es gibt die sozialen Werke der Kirche, die alles andere übertreffen. Okay. Es gibt das aktuelle Erklärung, die haben in unser Informationsblatt abgedruckt, da kann man es ausschauen. Es gibt jetzt eine Erklärung zu dieser Finanzkrise von dem Rat für Gerechtigkeit und Frieden. Das Vatikan, die ist in unserer Zeitung abgedruckt, kann man dann nehmen. Und ich selber, das ist jetzt sehr persönlich, ich bin sehr katholisch aufgewachsen, ich habe mich mit den langen Kämpfen davon befreit. Und so meine Konklusion aus dem, was ich erlebt habe in den Jahrzehnten, ist, Religion ist dafür da, dass die Armen in Schach gehalten werden und die Reichen nicht erschlagen. Sagt Karl Marx. Ja, ich habe ihn nie gelesen, den Karl Marx, aber das ist meine eigene Konklusion. Stefan hat sich zu Wort gemeldet und dann der Mann. Ja, Stefan. Hallo. Also haben jetzt mehrere Leute argumentiert, dass man Christ sein kann und als Christ kann man auch Sozialist sein. Genau. Und ich will den Spieß jetzt umdrehen und sagen, man kann Sozialist sein und man kann auch dann religiös sein, aber muss nicht sein und das ist überhaupt nicht notwendig. Und wir diskutieren die ganze Zeit darüber, was Jesus jetzt gesagt hat und wie man es interpretieren kann und ob in einem Hirtenbrief was drinsteht oder nicht und wie man das interpretieren kann, mir ist es jetzt egal. Also mir ist das ziemlich wurscht. Ich will die Welt verändern und ich glaube, es herrscht eine relativ große Einigkeit darüber, dass es so nicht weitergehen kann mit dem kapitalistischen System, was wir haben mit der Krise, und das will ich verändern. Und wenn da Leute mitmachen und sagen, ich bin religiös, mach mit, okay. Aber es ist nicht umgekehrt. Und da werden, glaube ich, Leute, die religiös sind, von verschiedenen Religionen, werden da mitgehen, sagen, ja, ich mache da mit, ich will dieses kapitalistische System aus der Welt schaffen. Ich glaube aber, da werden aber auch viele Leute, die religiös sind, sich dagegen stellen. Und wir brauchen ja nicht so tun, als hätte es die Geschichte nie geben. Ja, also hätte es in Österreich keinen Austrofaschismus geben, dass jetzt in Spanien in die 30er Jahre nicht, wäre nicht die Kirche voll dabei gewesen, die Revolution zu unterdrücken, als würde nicht heute die Kirche noch massiv profitieren von der Jahrhunderte feudaler Unterdrückung in Europa. Das wird so heruntergespielt von einigen und sagen, ja, man, Kirche war auch ein bisschen böse, aber also wir freuen uns immer, als hätte es nicht gegeben. Aber gut, wenn Leute sagen, ich bin religiös, ich mache mit viel Leute kennen, ich will den Kapitalismus stützen, okay. You're welcome. Manuel? Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Frage das ist. Ich finde, es wird viel zu wenig differenziert, was genau katholische Kirche ist und was der christliche Glauben ist. Ja, nämlich ist eigentlich der ganze Punkt gegangen, ob jetzt irgendwie der Ursprung des Christentums aus Klassenwidersprüchen entstanden ist oder eben nicht. Und für mich ist das eine gar nicht so eine zentrale Frage, sondern an Vorredner anschließen, wie man das heute beurteilen kann. Also die Position der Kirche und der christliche Glauben aus einer klassenperspektivischen Position aus daraus analysiert. Und wir müssen zuerst mal im Feudalsystem schauen, wie das aufgebaut worden ist, weil das so die Grundlage ist, so, wie das Christentum und die katholische Kirche heute auch noch ausschaut. Und da muss man klar sehen, dass das Christentum vereinnahmt wahrscheinlich durch die katholische Kirche, kann von mir aus so differenzieren. Aber das ist die Legitimation der Herrschaft war letztendlich ideologisch. Sowohl der Feudalherr als auch der Kaiser auf makroökonomischer Ebene dann hat seinen Herrschaftsanspruch direkt von Gott abgeleitet. Und man kann auch sagen, wie blöd waren die Leute damals, aber im Prinzip ist heute ähnlich, nur eben anders. Man suggeriert uns, die Leute werden frei und trotzdem haben sie keine andere Möglichkeit, als ihre Arbeitskraft letztendlich auf dem Markt zu verkaufen. Und zurück zu dieser Differenzierung zwischen katholischer Kirche und Christentum, da muss man auf jeden Fall sehen, dass eine sexistische und undemokratische Vereinigung ist die Kirche, ist und homophob also dazu, auf jeden Fall auf der Seite steht von der Gesellschaft, wo nicht progressive Ideen irgendwie so nutzbar gemacht werden kann. Und man kann schon christlich sein, aber man kann nicht als Christ wirklich ehrlich, als ehrlicher Christ, aufrichtiger Christ, wenn man diese progressive Elemente von mir hineininterpretiert in der Religion, dann in der Kirche irgendwie aktiv sein. Also für mich ist das ein Widerspruch. Christlich zu sein, so wie das heute irgendwie rübergekommen ist, was Christentum sein soll, dass wir irgendwie jetzt so auch neu war, dass es extrem progressiv wurde, die Forderung gestellt worden ist. Aber wenn man das so sieht, muss man auch absolut gegen Kirche sein. Also ich sehe nicht, wie das zusammengeht. Irgendwie. Ja. Ganz kurz. Ganz kurz. Nur zum weiteren Verlauf der Diskussion. Es sind sehr viele Fragen schon angesprochen worden. Ich würde jetzt noch die Möglichkeit bieten, dass sich Leute zu Wort melden. Und wer jetzt diese Chance nicht nutzt, hat sie verwirkt. Und dann geht es ans Podium. Ja? Jetzt haben sich noch zwei Leute gemeldet. Jetzt geht's los. 3, 4, 5. Nach diesen 5 und sie Ihnen würde dann ans Podium gehen. Okay, danke. Ich gehe weiter. Mir fällt dazu nur ein Satz ein aus einem Lied von Reinhard May, das heißt Sei wachsam. Und dort gibt es die Strophe, es sagt der Minister zum Bischof, du halt sie arm, dumm, ich halt sie arm. So, daher bei dem Tischel. Achso, okay. Okay, na gut. Mein Name ist Edith Bettinger, ich bin auch Freidenkerin und bin Mitglied der SPÖ. Und ich hätte eine kurze Frage an den Herrn Abgrüßer. Wir werden uns weltanschaulich sicher in keinster Weise einigen, das wollen wir auch nicht. Wir wollen nicht bekehren und wir wollen nicht bekehrt werden. Aber würden Sie zustimmen einer absoluten Trennung von Kirche und Staat, wie es eigentlich, das möchte ich den Genossen sagen, eigentlich im Grundsatzprogramm von 1888 drinnen steht. Und das erwarte ich mir eigentlich auch von einer modernen Politik heutzutage. Wir leben im Jahr 2011. Würden Sie da zustimmen? Sprich, würden Sie das Volksbegehren, jetzt ist es zu spät, hätten Sie das unterschrieben? Welches Volksbegehren? Ich bin jetzt nicht ganz gut. Das Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien, denn Glaube ist absolut Privatsache, das kann sie ja eigentlich, also wenn die Kirche dann selbst verantwortlich ist, Steuerzahler wie jeder andere keine Privilegien mehr hat. Bist du noch? Und wir sie glauben lassen, was uns tun, unsere Unternehmen lassen, können sie ja eigentlich nichts verstehen. Bitte. Mein Name ist Gerhard Egemeier, ich bin der Ausbildung für Leitdenker. Es würde mich reizen, ungefähr eine halbe Stunde hier jetzt zu reden, was ich niemandem antun möchte. Es sind so viele Punkte angesprochen worden, die wirklich wehtun. Unter anderem auch die quasi Herabwürdigung eines wirklich bewundernswerten Wissenschaftlers namens Karl-Heinz Deschner. Er hat ein Werk geschaffen, das wirklich seinesgleichen sucht. In diesem Werk sind ungefähr 15.000 Fußnoten. Und ein solches Werk herabzuwürdigen als aggressiv oder vielleicht schludrig oder nicht wissenschaftlich, also kirchenfeindlich, das ist wirklich, das schlägt fast den Boden auf. Also das möchte ich schon wirklich sagen. Von Kapitalismus, Ausbeutung und so weiter braucht also die Kirche wirklich nicht reden. Ich möchte wirklich gerne alle einladen, das jetzt jüngst erschienene Buch von Gianluca Nuzzi zu lesen. Das ist ein Buch, das heißt Vatikan AG und veröffentlicht absolute Vatikan-interne Akten, also absolut authentisches Material. Und da können Sie ganz selber sozusagen ein Bild machen, wie es mit den Finanzen im Vatikan ausschaut, wie dort gearbeitet wird. Und von wegen, wenn jemand irgendwelche Visionen oder Träumereien hat, von wegen Kapitalismus, dann schaut er mal da hinein, dann wird er vielleicht ein bisschen andere Meinung bekommen, wie es also im Vatikan bezüglich Kapitalismus ausschaut. Wenn wir gleich bei dem Thema sind, möchte ich sagen, in einem News, das vor ungefähr einem halben Jahr erschienen ist, hat der St. Pöltener Bischof Köhn quasi ziemlich rotzig behauptet, wir sind so reich, wir brauchen ja eigentlich gar keinen Kirchenbeitrag. Dann möchte ich Sie wirklich ganz konkret fragen, Herr Altabt, wieso hebt dann die Kirche jährlich wie viel ein an Kirchensteuern? Du weißt es auswendig, ich weiß es nicht. Einige zig Millionen, die sie den Menschen abhebt. Es gab in meinen Bekanntenkreisen so einen Fall gehabt, wo der Mann wirklich krank ist und die das einfach nicht leisten können und wo dann doch quasi prozessiert wird und gedroht wird. Nein, es wird nicht mehr prozessiert. Es wird also nicht mehr exekutiert. Angeblich. Ich wurde geklagt auf den Kirchensteuerzahlung. Es wird nicht mehr exekutiert. Also, wenn die Kirche so reich ist, was ich glaube, weil es gibt hier sehr, sehr widersprüchliche Angaben, weil die Kirche bezeichnenderweise absolut nichts über dieses Thema verlautet. Alle Bilanzen werden veröffentlicht. Ja, alle veröffentlicht. In jeder Kirchenveröffentlichung. Bitte. Jeder Kirchenhaushalt. Gehen Sie morgen zu diesem Vortrag, der Herr. Ja, wenn da solche Behauptungen rotzig dem Bischof unterstellen, dann gehe ich doch bestimmt nicht hin. Er hat es. Ja, und Sie haben ihn qualifiziert. Sicher nicht. Ja. Nein, es stimmt sicher nicht. Rotzig stimmt überhaupt nicht. Das wäre jetzt eigentlich meine Frage. Hannes? Vielleicht eine Frage an den Historiker. Gott sei Dank, sonst bin ich das Krokodil hier in der Stadt. Historiker, also wir haben einige Theorien gehört, was Jesus wirklich vertreten hat. Ist die Existenz von Jesus historisch überhaupt belegt? Das ist meine Frage. Vielleicht darin anschließend, ich habe einige Meinungen gehört, die Menschen hätten sich ein Bild von Christus gemacht, bis ihnen gerade passt. also aus einer materialistischen Weltsicht eigentlich nachvollziehbar. Gut, eine letzte Wortmeldung noch und dann hat das Podium die Möglichkeit, genau, die Vielfalt der Fragen zu beantworten. Hallo, es ist ja. Ich bin kritischer Katholik, linker Christ, seit meinem zweiten Lehrlingsmonat Gewerkschaftsmitglied, aber nicht SPÖ-Mitglied, nicht Sozialdemokrat. Das werde ich später dann ausführen. Das, ich glaube, das Christ sehr schön gemeinsam, nämlich das Glaube an das ewige Leben nach dem Tod und der Glaube an die Weltrevolution ist ungefähr ähnlich utopisch. Das ist eigentlich sehr viel Gemeinsames, was auch die Freidenker vielleicht mit den Christen gemeinsam haben. Etwas, was nie anscheinend kommen wird und mich besonders das Leben vor dem Tod interessiert und auch das Leben von heute. Nicht die finanziellen Macheleukes für irgendwen vor tausenden von Jahren. Was mich betroffen macht, ist, dass vor einigen Jahren der Österreichische Gewerkschaftsbund eine Bank verspekuliert hat, vorher ein Konsum verspekuliert worden ist und wie das überhaupt möglich ist, das macht mich sehr betroffen und ich habe diese gegenseitigen Beschimpfungen zwischen Menschen, die eigentlich in dieselbe Richtung denken und schauen, so leid, dass ich diese Teschner-Kritik, dass er ein Kirchenhasser ist, es ist einfach weltfremd. Da werden wir noch wochenlang jedes Detail diskutieren und gleichzeitig merken wir, dass die Welt zugrunde geht. Genau. Und ist das so sinnvoll, was wir da so treiben? Ja, gut, jetzt sind wir wieder bei der Apokalypse. Fangst du an? Ja, ich werde jetzt versuchen, das da einigermaßen vollständig alles zu beantworten. Ich gehe gleich auf die erste Frage ein. Das war, wie ist es erklärbar, dass das Christentum 2000 Jahre lang an der Macht war, wenn es eine vollkommen überlebt hat. Ja. Unter anderem, weil das Christentum anpassungsfähig ist wie ein Chamäleon. Das heutige Christentum hat dem frühen Christentum aber gar nichts mehr zu tun. Ich nehme ein Beispiel, das Tötungsverbot. Die frühesten Christen hatten ein striktes Tötungsverbot. Aus gutem Grund, ne, wenn man Apokalyptiker ist, zahlt es auch nicht mehr aus. Deswegen ist auch niemand gegen die Sklaverei aufgetreten. Ja? Es lohnt sich nicht mehr. Nein, der Sklave soll doppelt so viel arbeiten für seinen Herrn, ja, und soll ihn nichts daran ändern, weil das Endgericht ohnehin vorher steht. Das ist die Lehre des Paulus. Das heißt, das Tötungsverbot wurde sukzessive geändert. Ja? Die ersten Märtyrer, die wir hatten, waren Legionäre. Ja? Das wurde aufgeweicht, dass man gesagt hat, das war vor allem der Tertullian in seiner Schrift der Korinther, der gesagt hat, okay, ihr dürft töten, ihr dürft keine Auszeichnung annehmen. Gut, dann sind auch dort die Märtyrer gekommen. Und zum Schluss im 4. Jahrhundert haben wir ein Tötungsgebot, der Miles Christi, der Soldat Christi. Und das Töten wurde reichlich praktiziert in weiterer Folge. Und ist heute die Kirche fürs Töten? Wenn man den Katechismus ansieht, durchaus. Also es gibt keine strikte Ablehnung der Todesstrafe. Es ist eine ausgesprochen schwammige, Formulierung. Doch. Einfach nachlesen, ja. Aber ich gehe jetzt noch weiter. Das Argument, dass das Christentum eben so lange überlebt hat, die 2000 Jahre, ist ein klassisches Bumerang-Argument. Ich stelle die Gegenfrage, warum hat die alte ägyptische Religion 4000 Jahre lang überlebt, trotz aller Fremdherrschaft? Wenn das ein Wahrheitsbeweis ist, dann haben wir ein Problem, das ist alles voller Götter und bei den Hindus genau das Gleiche. Was das Historische angeht, hat Jesus existiert, um das vorwegzunehmen? Ja, es ist deswegen sicher, weil seine Lehre so überhaupt nicht christlich ist. Weil man ihm nachvollziehen kann, wie diese Lehre durch und durch manipuliert wurde durch die Zeiten. Er war ein national-jüdisch gesinnter Rabbi und deshalb musste man auch immer weiter das modifizieren. Ein gutes Beispiel auch für seine Historizität, die übrigens auch Kautsky, finde ich, sehr gut darlegt, ist nicht nur die Widersprüche, die kann man unterschiedlich erklären, sondern auch die ganze apokalyptische Theorie. Jesus sagt ausdrücklich, dass das Endgericht unmittelbar vor der Tür steht. Genauso wie sein Lehrer Johannes übrigens auch. Das kann keiner erfinden, der Jahrzehnte später lebt. Ja, es ist gut genug, dass es überliefert wurde. Aus rein logischen Gründen ist das einfach ausgeschlossen. Das ist einer der Belege für Jesus. Ein weiterer Beleg sind auch außerchristliche Belege. Zum Beispiel Flavius Josephus erwähnt ausdrücklich Jesus, der auch als Messias genannt wird. Das wird häufig, gerade aus atheistischen Kreisen, wird das häufig behauptet, Jesus hat nicht existiert. Dem möchte ich ganz klar widersprechen. Dass wir eine schlechte Quellenlage haben, da müssten wir an der Existenz vieler historischer Persönlichkeiten zweifeln. Das ist eben so. Auch Sokrates übrigens würde sich nicht historisch beweisen lassen. Ja? Also wir müssen heutzutage von der historischen Existenz Jesu ausgehen, obwohl das auch heute noch immer wieder behauptet wird. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, das die historische Existenz Jesu bestreitet, ist 2011 erschienen. Ich rezensiere es gerade. Der Verfasser ist Theologe übrigens. Ich möchte es nicht weiter ausführen. Es ist amüsant zu lesen. Es ist zum Teil gut argumentiert. Ich stimme seinen Thesen nicht zu. Vor allem der Schluss ist dann der Hammer, der eigentliche, wo er zum Schluss, wo ich mich dann gefragt habe, was sind die persönlichen Konsequenzen für ihn? Wenn er den Schluss zieht, dass Jesus nicht existiert hat, wie lebt er als Theologe? Die Lösung ist, ja, historisch ist das Christentum vollkommener Unsinn, allerdings spirituell kann man weiterhin Christ sein. Das ist eine These, die man bei mehreren Theologen findet. Ich möchte auch dazu sagen, dass ich das jetzt nicht erfunden habe, was ich da sage. Ich bin zwar kein Christ, trotzdem übe ich mich in Bescheidenheit. Diese Thesen, die ich aufgestellt habe, sind über 200 Jahre alt. Sie beginnen beim Philologen Hermann Samuel Reimarus und werden auch von Theologen vertreten. Ja, das ist nicht, ich habe nie behauptet, dass die Theologen dumm wären. Ich habe auch nie behauptet, dass die theologische Wissenschaft als Ganzes unseriös ist. Natürlich gibt es Teile, also wenn ich mir so Handbücher anschaue, also da wo dem Historiker schon ein bisschen die Gefühle hochkommen, es gibt durchaus seriös arbeitende Theologen, vor allem in Europa, also katholische, evangelische Theologie. Ich sage jetzt nicht von den Evangelikalen, das ist ein eigenes Kapitel. Aber in der historischen Wissenschaft, ja, also das heißt, katholische, evangelische Theologie wird durchaus auch wissenschaftlich gearbeitet. Und dort werden diese Thesen ja auch vertreten. Sie brauchen nicht glauben, dass sie bei theologischen Fachkongressen viel anderes hören, als was ich hier erzähle. Das Problem ist, dass es an Basis nicht ankommt. Ein Beispiel dafür ist Gerhard Lüdemann, der bekannte Theologe aus Göttingen. Ist ein Protestant, aber es kommt nicht aufs Gleiche heraus. Der hat seine Thesen, seine kritischen Thesen zu Jesus jahrelang schon vorher publiziert gehabt. Das wusste jeder in der Branche. Nur so wie ein populärwissenschaftliches Buch veröffentlicht hat, war der Ofen aus, hat seine Lehrbefugnis verloren. Das heißt, wir lehren den Leuten heute wieder besseres Wissen. Eine Lehre, die im Grunde genommen schon längst wissenschaftlich widerlegt ist. Trennung Staatskirche. Bitte? Die Trennung Staatskirche, dass das nicht untergeht vielleicht. Ich bin logischerweise das Krokodil hier in dieser Veranstaltung. Daher wird also eine Vielzahl von Fragen gehen, da irgendwie auf mich. Wenn es im Neuen Testament heißt, sie soll sein wie ein Herz und eine Seele, so möchte ich mit einem gewissen Beruhigung sagen, dass wir versuchen in Heiligenkreuz und in vielen anderen klösterlichen Gemeinschaften das aus Armut und so weiter her zu verwirklichen. Die Kapitalismuskritik von der Kirche habe ich schon besprochen. Das Christentum, wenn man es als überlebt, dass es überlebt hat, muss man auch immer vor dem Hintergrund sehen, dass es also in vielen Epochen der Kirche, und das 20. Jahrhundert war ein besonders schlimmer Fall, und Spanien ist da keine Ausnahme, das Christentum schwerst verfolgt wurde in der Antike, bis es dann langsam sich dort gehalten hat. Und ich gebe natürlich zu, dass ich, es hat geheißen, ob ich also Sozialist bin, ich bin sozial, Sie haben mir das sogar zugebilligt, ich gebe natürlich zu, dass die Erfahrungen, dass, und da ist das Buch, das wir eigentlich heute besprechen wollten, wo wir relativ wenig darüber gesprochen haben, eigentlich ein typisches Beispiel dafür, die marxistische und damit doch auch in weiten Teilen des Sozialismus vorhandene Kirchenkritik und Kirchenablehnung, die auch zu Verfolgungen geführt hat, ist also natürlich doch ein Grund, dass man dann als Christ auch ein bisschen verlegen ist, wenn das also als marxistisch-wissenschaftliche Aussage gefordert wird, dass der Glaube ein Unsinn ist, die Kirche daher zu bekämpfen ist. Es waren viele Fragen noch hier. Ich habe das schlecht schreiben können, weil ich noch kein gutes Papier gehabt habe. Ich wurde gefragt, ja, wegen Trennung von Kirche und Staat. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir im gegenseitigen Respekt die Trennung von Kirche und Staat durchführen sollten, allerdings nicht in einer vollkommenen Abkehr voneinander, sondern dann, wie mit allen gesellschaftlichen Gruppen, in einer guten Kooperation. Ich glaube, dass da mit vielen Hintergründen in Österreich an sich ein immer wieder kritisierbares, aber doch ein gewisses Gleichgewicht gefunden ist. Die Wirtschaftsbetriebe der Klöster zahlen bitte Steuern, damit da kein Missverständnis auftritt. Die Klöster zahlen Steuern. Der Gewinn, den wir nicht verwenden können, weil wir eine Gelübde der Armut haben, der also daher in Schulen, Krankenhäuser, Entwicklungsprojekte und Ähnliches mehr geht, der bleibt allerdings tatsächlich unversteuert, weil der Staat schon seit Generationen weiß, dass offensichtlich die Gewinne der klösterlichen Betriebe, insoweit sie Gewinne haben, in der Hinsicht der Allgemeinheit zugutekommen. Was waren da noch die Fragen? Trennung von Kirche und Staat? Warten Sie, da bin ich. Der Gewinnsteuer und der Finanzminister Ferner Lazzi in Österreich auch geschafft worden. Ja. Na, das ist die Einkommensteuer der touristischen Personen. Ja. Einstellung. Und was da noch gibt. Existenz Jesu ist bewiesen, da sind wir wieder mal einer Meinung. Auch die Wackelsteuer ist Übrigens zum Beispiel, weil Sie sagen, wie das mit der kirchlichen Botschaft, die Frage der momentanen Schuldenkrise ist eine überaus komplizierte und ich warne vor kämpferischen Hauruck-Lösungen, weil dann mehr kaputt gehen kann. Wir suchen alle, niemand weiß genau. Einer meiner letzten Besuche beim Herrn Kardinal, aber schon tief in der Wirtschaftskrise, musste ich etwas warten. Wer kam aus der Tür vom Herrn Kardinal heraus? Ein Sozialdemokrat namens Nowotny, der ihm versucht hat, aus Sicht der Nationalbank die schwierige und diffizile Problematik, die dort besteht, irgendwie verständlich zu machen. Das ist für Theologen noch schwieriger als für Diplomkaufleute. Und ich war sehr beruhigt zu sehen, wie da der Kardinal mit einem aufrechten Sozialdemokraten, der halt nun einmal aufgrund der politischen Situation in Österreich, die ich für demokratisch und gut halte, als Sozialdemokrat in dieser Problematik sehr stark drin ist. Verjährung, die Kirche hat ausdrücklich diese Verjährung ausgesetzt für diese Fälle. Und ich muss dazu sagen, dass jeder Fall von sexuellem Missbrauch und Gewalt zutiefst zu verurteilen ist. Ich mache nur darauf aufmerksam, dass vermutlich weit über 90% der Fälle sich nicht im kirchlichen Rahmen abspielen und dort überhaupt keine Verfolgung derzeit noch stattfindet. Und bei der Verjährung muss man eins sagen, das ist ein Alter aus dem, noch einmal, ich bin für Opfer und gegen Täter. Die Verjährung aber ist ein alter, aus dem römischen Recht kommender Rechtsgrundsatz, der festhält, dass gerade auch bei Verbrechen, die, sagen wir, sich im psychologischen Bereich sehr stark abspielen, schon nach relativ kurzer Zeit der Tatbestand überhaupt nicht mehr feststellbar ist. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob wir bei einer Aufhebung der Verjährung, jetzt allgemein gesprochen, nicht wieder total Unschuldige treffen, nämlich wegen der nahezu Unmöglichkeit der Verjährung. Ich bin hierher gekommen, um über Karl Krautsky zu referieren. Dieses Buch ist interessant, ich halte es trotzdem für überholt. Es ist eine anregende Lektüre. Ich mache mich zum Proponenten, dass ich vielleicht versuchen sollte, einmal, wenn ich viel Zeit habe, die Entstehung des Marxismus aus der Romantik und ihrer Sehnsucht nach Erfüllung auf dieser Welt zu deuten. Und ich bin sicher, ich könnte ein ähnliches Buch über den Marxismus verfassen, aus einer speziellen Perspektive, die dann Karl Marx ganz umdeutet. Also ich bin mir sicher, dass wir da eine Buchpräsentation organisieren würden. Ja. Zum Krokodil, ich glaube, alle drei am Boden haben das Fett abbekommen aus dem Publikum, aber sie haben sich sehr, sehr gut geschlagen, muss ich sagen. Das letzte Krokodil, Franz Sieder, bitteschön. Ja, ich glaube, das zentrale Thema des heutigen Abends eben war das Buch und in dem Buch geht es um die Frage, ob Christentum und Sozialdemokratie vereinbar ist und was für Gemeinsamkeiten es zwischen Christentum und Sozialdemokratie gibt. Ich glaube, dass das die zentrale Frage auch der Diskussion ist. Ich möchte auf ein paar Sachen auch eingehen, dass Jesus eine historische Gestalt ist, das ist auch vom Historiker schon bezeugt worden, dass Jesus Gott war, das ist nicht beweisbar, aber das ist unser Glaube. Der Adolf Holl hat voriges Jahr mal in einem Referat gesagt, es ist eines der größten Privilegien, das die christliche Kirche hat, die Menschwerdung Gottes. Dass in dieser Gestalt des Jesus von Nazareth Gott Mensch geworden ist und gerade im Umkreis von da wird schon Weihnachten ja angedeutet und das ist ja das, was wir auch zu Weihnachten feiern durch die Weihnachtsmarkt rund ums obwohl das weniger, das hat auch sehr materielle Züge angenommen, Advent und Weihnachten, aber das ist unser Glaube und den können wir auch nicht beweisen und es gibt manches, was ich nicht alles historisch beweisen, das ist mein Glaube. Und ich möchte auch dazu sagen, der Mahatma Gandhi ist auch schon erwähnt worden, Mahatma Gandhi hat einmal den Ausspruch getan, die Bergpredigt von Jesus, er war selber kein Christ, ist auch kein Christ geworden, der Gandhi, aber er hat gesagt, die Bergpredigt von Jesus ist das Großartigste, das ich bei allen Religionen gefunden habe und sie wird für immer unübertroffen bleiben. Also das glaube ich schon, dass die christliche Botschaft auch gerade wo wir heute so sehr in einer Wertediskussion drinnen sind und der Verlust von Werten ist, ich möchte da noch einen Ausspruch auch von Gregor Gysi zitieren, dem Fraktionsvorsitzenden der Linken in Deutschland, der gesagt hat, die Werte können eigentlich nur von den Kirchen formuliert werden, und eine gottlose Gesellschaft ist eine wertelose Gesellschaft. Ich glaube, dass wir da sicher nicht alle zustimmen. Ich glaube, dass auch die Sozialdemokratie oder andere auch Werte haben. Aber ich möchte einen exponierten Linken, der einfach zitieren, der diesen Ausspruch getan hat. Ich möchte zum Schluss nur sagen, dass ein Aufbruch in der Kirche auch in dieser Richtung Kirche und Sozialdemokratie in der Befreiungstheologie da ist, die von Lateinamerika ausgegangen ist. Und eine der Grundsäulen der Befreiungstheologie ist, dass sie immer vom Leben ausgeht. Und dass sie versucht, das Leben, das konkrete Leben im Licht des Evangeliums zu deuten. Nicht von dogmatischen Grundsätzen. Und das wird dann oft hochpolitisch auch in einer sehr ungerechten Situation, wie es zum Beispiel auch in Lateinamerika ist. Und ich möchte als Abschluss einige Sätze aus einem Schlussdokument der lateinamerikanischen Bischofskonferenz von Bogotá zitieren, wo die Bischöfe Lateinamerikas Folgendes sagen. Es ist wahr, dass Jesus sich an alle richtet und dass er alle besucht, freilich nicht in derselben Art und Weise. So wendet er sich zum Beispiel mit denselben Worten an die Armen und an die Reichen. Sein Evangelium hat weder denselben Widerhall noch dieselbe Bedeutung für die Reichen und für die Armen. Das Wort, das er an die Armen richtet, ist ein Wort der Hoffnung und der Freude, während das Wort, mit dem er sich an die Reichen wendet, Sorge ausdrückt, sie zur Umkehr aufruft, zur Aufgabe von Privilegien, zu aktivem Mitgefühl und zur Verteilung der Güter. Das Wort, das an die Armen richtet, ruft oft, wenn auch nicht immer, Freude und Dankbarkeit hervor, wogegen das Wort, das er den Reichen und Mächtigen sagt, häufig Hass und Verfolgung verursacht. Wir können nicht mit denjenigen unserer Brüder übereinstimmen, die den Anschein geben, das Evangelium auf eine in falscher Weise universale Botschaft zu reduzieren, die sich in neutraler und uniformer Art an alle richtet, die damit aber den Unterschied zwischen Armen und Reichen verwischt und die Illusion erweckt, als wäre Christsein für Arme und Reiche dasselbe. Ein derart schales Evangelium kann nie Sauerteig sein für Gerechtigkeit und zur Befreiung unserer Völker. Danke. Danke.